erzählen. Entschuldigung. Ey, seid doch mal kurz leise. Nein. Schmeckt das aus, wenn ich rede? Ja. Wo ist denn das Ding? In der Mitte. Du machst deine Brille nicht auf. Ist zu dümmer Meinung. Warte, ich sag dir nachher, was du für eine Stärke hattest. Das ist wahrscheinlich weitsichtig. Du bist auf jeden Fall kurzsichtig. Das ist gut. 075. Es ist so dunkel hier. Redest du von mir? Ich kann die Musik sehen. Was ist falsch mit mir? Ich rieche Farben. Da machst du noch andere Lösungsmittel sogar rum. Ja, so passt es nicht. Gut aufgenommen wirst. Wenn er das sagt. Heute Abend mal lecker zusammen und wollen eine kleine Rollenspielrunde aufnehmen. Mhm. Max, wer sind wir? Wir sind heute eine größere Truppe als sonst, ne? Ja, wir haben noch den Dustin. Hatten wir den schon mal im Podcast? Dustin ist tatsächlich noch gar nicht vorkommen. Das ist einer von unseren Freunden. Das kann man, glaube ich, ungefähr so sagen, ne? Ich bin Freund. Ja. Dustin Freund. Freundzone. Das ist ein Freund. Das sind kommt von uns und wir haben uns gestern eingeladen. Komm nicht von euch. Komm von uns. Jetzt schon, mitgehangen, mitgefangen. Ja. Wir haben uns gestern eingeladen und zwar ist das einmal der Maxi in dem Fall. Sag hallo. Hallo. Hi. Ich bin so schlecht mit Namen. Einer war Marvin. Das ist Marvin. Marvin sagt hallo. Hallo. Und das war... Irgendwas mit L. Lennart. Ja! So, Lennart sagt auch hallo. Wir sollten euch ein Namensschätzchen machen. Jetzt brauche ich einen. Ich hätte nur diesen einen Namen vergessen. Mirko. So. Wenn ich ein Namensschild habe, will ich Mordecai. Ich einfach Meister als Mordecai. Lennart wird heute den Spielmeister geben. Genau. Wir haben uns jetzt den ganzen Nachmittag krampfhaft versucht, Charaktere zu erstellen, was nach 2 Stunden auch glücklich funktioniert hat. 2 Stunden? Wir haben ungefähr 2 Stunden gebraucht, bis jeder seinen Charakter hatte. Nochmal 2 Stunden, bis das alles ausgedruckt war. Wir waren schneller als der Drucker. Wenn ihr euch einen Drucker kauft, kauft euch keinen Drucker von der Marke. Wir spielen das Schwarze Auge, das ist richtig? Genau. Mhm, ja. Genau, supi. 4. Edition. 4.1. 4.1. Oh, da spricht der Meister. 4.1. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Jetzt haben wir hier natürlich 3 erfahrene Rollenspieler zugegen. Vielleicht gehen wir einfach mal reihum und fragen nach. Diese scheiß Lampe, die geht mir so auf den Geist. Nee, nicht. Das verändert die Sicht auf dein Gesicht. Lampe, wenn du nicht mitspielst, musst du gehen. Lass sie darauf würfeln. Ich würfel mal für die Lampe, weil sie keine Finger hat. Oh, ist der Erzdämonenwürfel. Ne? Ja, mach was drauf. Ist doch egal. Lampenwürfel. Eine 1. Lampe, sie sind draußen. 1 Minute dürfen sie noch. Lampe. Bam. Wie seid ihr... Max, ganz ruhig, alles wird gut. Wie seid ihr zum Rollenspielen gekommen? Wir fangen vielleicht einfach mal der Reihe um an bei Maxi. Ja, ich würde sagen, am besten wir fangen mit Lennart an, weil der ist als erstes dazu gekommen. Wir fangen bei Lennart an. Wir fangen bei mir an. Alles klar. Ja, ich hatte ich sah keine Zeit, das war zu... Damals. TM. Damals. Als die Mauer noch stand, nein. Hinaus ist noch, ob Dinosaurier geritten sind. Damals, da war ich 13 oder so, da habe ich irgendwann mal erstmal von Live-Rollenspiel gehört und das fand ich ganz interessant. Allerdings war das recht teuer und schwierig teilzunehmen, weil die meisten entsprechenden Veranstaltungen ab 18 sind und so weiter und so fort. Und darüber habe ich dann vom Tischrollenspiel erfahren. Ja. Hab mir dann entsprechend mal erstmal das Einsteigerbuch besorgt von DSI. Mhm. Und dann versucht, ein paar Leute zusammen zu trommeln und mal zu spielen. Das ging aber katastrophal in die Hose, weil die meisten entweder kein Interesse daran hatten und entsprechend begeistert mitgespielt haben oder irgendwie nicht tauglich waren. Weiß ich auch nicht so genau. Und ich hatte ja auch noch keine Erfahrung. Und dann bin ich irgendwann nach einer langen Totenphase mal auf die Drachenzwinge gestoßen. Das ist eine Website, über die man dann über Teamspeak spielen kann. Das habe ich dann eine lange Zeit gemacht. Und irgendwann ist es mir dann doch gelungen, ein paar Leute dafür zu begeistern. Jetzt habe ich halt auch wieder meine Tischrunde. Na super. So ist das gelaufen. Gut, wer möchte dann weitermachen, Marvin, oder? Ja, ich mache weiter, ja, oder? Gut. Du kamst ja erst danach dazu. Ja, Abgründe tun sich auch. Ja, ich gehöre zu der Truppe, die Lennart dann irgendwann zusammengetrommelt bekommen hat. Und ich weiß gar nicht, das war Mai dieses Jahres so die Ecke, oder? Es war dieses Jahr. Ja, es war dieses Jahr. Und es ist schon ein bisschen länger her. Und ja, wir hatten einen Freund, der hat Lennart mal drauf angesprochen und dann hat sich eigentlich sehr schnell eine Gruppe zusammengefunden an interessierten Leuten. Wir waren auch am Anfang relativ viel für so eine DSA-Gruppe, ja, und dann ist das so daraus hervorgegangen. Ja gut, ich bin dann später dazu gestoßen. Ich habe davon erfahren, dass ich diese Gruppe aufgegeben habe. Hi, ich bin Maxi. Grüß dich. Diese Gruppe hat sich halt aufgetan. Ich habe mit Lennart, ich bin in die Stufe gekommen, habe ein bisschen mit denen unterhalten darüber, Anreize gefunden und ich kann vielleicht kommen, warum ich dazu wollte. Wie gesagt, ich habe mich halt mit Lennart ausgetauscht, was das so ist, was der Unterschied ist und hauptsächlich hat mich halt daran gereizt, dass grundsätzlich in diesen Spielen alles halt möglich ist. Es gibt halt kein Ende, keine Grenzen und also keine direkten. Zumindest zum Beispiel, wenn ich in einem anderen Spiel bin und ich möchte gerne in dieses schöne Haus rein, weil das so schöne Texturen hat oder was weiß ich, geht das nicht meistens, ne? Außer das ist vorgesehen oder so, aber deshalb habe ich halt die Möglichkeit, wirklich alles zu tun, was ich möchte. Also ja. Ich darf es tun, ich könnte es tun, solange das irgendwie noch die Physik zulässt oder sonstiges. Und dann hat sich das relativ schnell ergeben, dass ich dann die Gruppe halt, der eine oder andere war halt mehr oder weniger dafür geeignet und dann haben wir erstmal in zwei Gruppen uns gesplittet, die ein bisschen öfter spielen können und die ein bisschen weniger spielen können, beziehungsweise nur mäßiges Interesse zeigten. Und dann hat sich eigentlich eine recht... man nennt das eine professionell tüchtige, abenteuerlustige Gruppe gebildet mit wirklich individuellen und abgestimmten Charakteren. Und wo bin ich dann heute zugestoßen? Ja, super. Mhm. Gut, Dustin, du hattest auch schon Rollenspielerfahrung? Ja, also ich bin schon auf dem Computer richtiger Rollenspielfan gewesen, immer schon, von Gothic 1 an, über alles. Dann habe ich vor 2 Jahren mein Interesse an den LARP entdeckt, also was Live-Action-Rollenspiel ist. Mhm. Ich habe auch schon im Internet an Foren-RPGs teilgenommen, einigen. Und jetzt habe ich halt durch Max hier dann was gefunden und will das auch mal ausprobieren. Richtig. Gut. Max, willst du noch was sagen? Ich habe mich auch schon immer für Fantasy und Rollenspiele interessiert, egal ob es irgendwelche Romane waren, ob Videospiele, wenn dann auch irgendwann mal im Rahmen des Zeichenkurses, wo ich damals früher war, glaube ich, mal auf Pen and Paper Rollenspiel gekommen und das erste Rollenspiel, für das ich mich so interessiert habe, war jetzt nicht unbedingt DSA, sondern Vampire die Maskerade. Da habe ich aber mal versucht, mit Klassenkameraden eine Runde zu starten, hat aber damals auch nicht so wirklich so geklappt. Da war auch nicht unbedingt so der große Hit für die Leute damals. Ja, und eine lange Zeit ist das auch nichts geworden mit einer Pen-and-Paper-Runde, weil die Leute halt entweder zu alt waren oder irgendwo anders gelebt haben, wo ich damals auch einfach nicht den Zugang zu hatte. Und dann lange Zeit bin ich dann auch auf Forenrollenspiele umgestiegen, spiele auch immer noch auf Animex und so öfters mal Forenrollenspiele oder auf anderen Seiten. Und dann war ich mal im Comic Planet in Rheine und habe dann zufällig den Maxi getroffen. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten und so ist das Ganze dann zustande gekommen. Da freue ich mich auch ganz groß, dass es jetzt heute wirklich endlich mal geklappt hat. Ja. Nach einigen Jahren. Ja, ich kann auch noch mal 2-3 Sachen zu sagen. Also mein Zugang zu Rollenspielen ist eigentlich, also das einzige Rollenspiel, was ich in meinem Leben jemals aktiv gespielt habe, ist Pokémon. Von daher habe ich da jetzt nicht so einen direkten Zugang. Ich habe jetzt auch nicht so groß Bock auf Fantasy. Sodass da ist... ist ja beim Rollenspiel, gibt es ja durchaus andere Genres, wo man dann vielleicht noch mal gern reinkriegt. Ich bin aber sehr froh, dass ich trotzdem jetzt hier darüber mal einen Einstieg bekommen kann, weil ich in den letzten, ich weiß nicht, 3 Jahren immer wieder mal einen Podcast darüber gehört habe und einfach wirklich mal heiß bin, das auszuprobieren. Wie gesagt, wir spielen DSA, das Schwarze Auge. Das spielt in Aventurien. Lennart, möchtest du mal irgendwie grob was über Aventurien sagen? Ja, Aventurien ist erstmal ein Kontinent, der ist relativ klein. Aber das Interessante ist eben, dass auf Aventurien ziemlich viele verschiedene Kulturen gibt. Wesentlich mehr als auf einem vergleichbar großen Kontinent irdisch gegeben hätte. Und die sich auch teilweise ziemlich stark unterscheiden, zusammen mit verschiedenen Klimazonen und so weiter, dass man eben wirklich ziemlich viele spielbare Settings hat, auch wenn das Ganze dann von so einer tiefergehenden wissenschaftlicheren Betrachtung vielleicht nicht standhalten würde. Was wir dann zum Beispiel haben, sind die Torvaler, die wohnen relativ im Norden, die sind ein bisschen wie Wikinger. Und darunter haben wir eigentlich, ja, haben wir dann eigentlich auch schon das Mittelreich, ein ganz klassisches Fantasy-Setting. Und daran grenzt dann auch schon wieder das Horasreich mit, was er schon wieder in der Renaissance spielen würde, als wirklich im Hochmittelalter wie das Mittelreich. So die drei Musketier-mäßig. Ja, sowas. Da werden dann auch so meistens so Mantel- und Degen-Abenteuer gespielt. Das Lustige ist ja, die Horasreicher kloppen sich dann auch wieder ganz oft mit den Torvalern, oder? Ganz genau, ja. Das kann ich mir irgendwie so gar nicht vorstellen. So Wikinger kämpfen gegen die drei Musketiere. Aber so ist es tatsächlich. Und dann wiederum haben wir nämlich auch noch die Tulamiden. Die sind ein bisschen so ein Araber-Verschnitt. Und dabei dann auch noch die Novadis, die eben im Gegensatz zu den anderen Aventuriern nicht 12 göttergläubig sind. sondern an ihren einen Gott Rastula glauben. Parallelen zur irdischen Religion kann man da selber ziehen, wenn man möchte. Ja, wie gesagt, 12 Götter, das sind eben die standardmäßige Religion in Aventurien. Da in den meisten zivilisierten Gegenden glaubt man daran mit teilweise unterschiedlichen Schwerpunkten. Ansonsten gibt es natürlich auch noch andere Rassen, wie so ganz viel klassisches Fantasy-Zeug wird irgendwie verwurstet auf Aventurien. Ja, wir haben natürlich Elfen, wir haben Zwerge. Die Elfen zeichnen sich unter anderem auch dadurch aus, dass sie eben die einzigen sind, die die Götter nicht anbeten. Die Zwerge durchaus. Wenn auch die eigentlich nur einen einzigen haben. Und die anderen eher so als untergeordnet anerkennen. Aber das ist jetzt alles nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man fast alles, was man in klassischer Fantasy findet, auch irgendwie auf Aventurien verbrüstet wiederfinden kann. Wenn ich jetzt hier auf meinen Charakterbogen gucke, dann sehe ich natürlich hier ganz eigene Längen und Gewichtseinheiten und sowas. Und Aventurien scheint auch seine eigene Zeitrechnung zu haben. Also ich habe hier den Wert 1003 Jahre BF. Was ist BF? Was ist da passiert? BF steht für Bosbarans Fall. Es gab nämlich da, wo jetzt das Horasreich steht, da war das Zentrum des Bosbaranischen Reiches damals. Da sind nämlich die Siedler vom Güldenland, dem angrenzenden Kontinent, kennt man auch als Myranor, zum ersten Mal angekommen und haben sich von da aus verbreitet. Im Gegensatz zu den Thulamiden, die schon immer gelebt haben auf Aventurien. Und die Güldenländer haben sich da von da aus ausgebreitet als bosbaranisches Reich. Und nach, ich glaube, einer der Dämonenschlachten ist eben das Reich zusammengebrochen. Und das ist, kennt man als Bosbarans Fall. Und die aktuelle Zeitrechnung spielt dann eben in Jahren danach. Okay. Fangen wir mal an mit der Heldenerstellung. Gut, hast du dich festgelegt? Ungefähr eine Kultur? Welche? Wie gesagt, ich hatte mir jetzt, das war schon so halbwegs zusammengestellt, ich habe mich jetzt für den Erzzwerg entschieden. Alles klar, ja. Eigentlich auch nicht wirklich sonderlich wichtig. Das macht man aus dem Charakterkonzept viel. Du könntest natürlich auch als Erzzwerg bei den Brillanzwergen aufgewachsen sein und ich denke, du bist jetzt so ein Erzzwerg. Genau, das hatte ich mir da. Sehr schön. Erzwerg. Ich weiß nicht, inwiefern habt ihr euch schon allgemein ein bisschen damit beschäftigt? Ich habe den Wikipedia-Artikel überflogen. Um halt so einen groben Überblick über die Welt zu haben. Ja, das reicht auch. Ja, mehr habe ich aber auch wirklich noch nicht gemacht damit. Gut, die Profession, das ist das, was dein Held gemacht hat, bevor er zum Abenteurer wurde. Das zeichnet ihn meistens aus, weil er die Dinge dann besonders gut kann, weil er es schon oft gemacht hat, beziehungsweise ausgebildet wurde, was weiß ich. Was hast du dir da so überlegt? Da hatte ich mir den Söldner rausgesucht. Alles klar, und Zwergensöldner, das ist was Schönes. Da hatte ich mir, glaube ich, den Leibwächter rausgesucht. Den Leibwächter? Den Söldner Leibwächter habe ich hier stehen, genau. Weil das sind Leute, irgendwie einen Gelehrten, so einen Alchemisten oder so spielen und dass die irgendwie schon sich kennen und dass er ihn vielleicht als Eskorte angeheuert hat. Ja, ja, das ist immer eine ganz gute Idee. Wenn man so Geschichten verbindet. Ja, dann nehmen wir das ja einfach. Ja. Übrigens, falls ihr euch fragt, wie sich die Generierungspunkte, also die Kosten, also manche Sachen sind ja günstiger, manche teurer. Und zwar, weil gewisse Professionen schon Vor- und Nachteile beinhalten. Okay. Also das heißt, der ist teurer, weil du dadurch zum Beispiel mehreres Talentwerte höher kriegst. Hast du gerade langgerülpst? Nein, das war ein Tor. Ich habe mir die Hand vor den Mund gehalten, weil ich den Drang verspürte zu rülpsen. Und dann rülpst du mir in den Nacken? Nein, ich war erstmal so. Also sowas passiert zwischen uns. Und dann habe ich sogar noch die Hand vorgehalten. Sowas passiert bei uns öfter. Es gibt später, wenn man sich damit mehr beschäftigt, auch noch die Möglichkeit, breit gefächerte Bildung oder eine Veteranenprofession zu wählen. Das ist praktisch so, wenn du schon älter bist oder mehr gemacht hast, ne, aber dann du kannst eine Sonderfertigkeit wählen, inwiefern deine Rüstungsgewöhnung. Mhm. Lennart, Rüstungsgewöhnung bei Zwergen, worauf fährt die meistens? Zwergen, Amazonenrüstung. Ja, wie ist er da denn dran gekommen, ist die Frage, und warum trägt er das? Vielleicht ist er ja transsexuell oder so, keine Ahnung. Ey, wir werden heute keinen Amazonen in den Dreck gespielt. Ich spiele den Rest noch eine. Ja, gut. Das wird los. Also, typisch vor allem für den Söldner wäre wahrscheinlich das Kettenhemd, wie Lennart sagt. Vor allem bei Zwergen. Halbarm oder Langarm. Langarm. Ich würde auch Langarm sagen, jetzt speziell. Das, ja, aber vielleicht ein normales Halbarm ist vielleicht ein Zwerg ein Langarm. Wer weiß. Ich hab nicht scheiße. Also, ich würde es einfach mal Langarm sagen. Mach mal ruhig. Einfach, alles klar. Du hast einen Kampfstil. Es gibt den Mercenario, keine Ahnung. Das ist unbewaffnet gegen bewaffnete Menschen kämpfen ungefähr so. Hauptsächlich für Entwaffnung und so Niederringen, sowas, Lennart, ne? Ja. Unauer Schule, kenne ich nicht. Ist Ringen. Also sowas Ringen. Formalisiertes Ringen. Und dann Urusat. Das ist ein Waldmenschen-Killer-Kampfstil. Capoeira. Dann ungefähr machen nämlich Dritte. Wie sieht das denn bei dem Zwerg aus? Ich muss mir vorstellen, Zwerg in Amazonen. Der Leibwächter kriegt einen beliebigen. Ach, einen beliebigen. Ein Zwerg mit Urus, das wäre natürlich schon richtig. In Amazonenrüstung. In Amazonenrüstung natürlich, wenn ich mir vorstelle, dass ein Zwerg auf einmal hochspringt, einen Drehkick macht und so. Dabei fliegt so ein Rock um. Urus sagt, macht man doppelten Schaden mit Tritten, ne? Genau. Also weiß ich nicht. Der bei Zwergen wahrscheinlich wieder halbiert. Also als Leibwächter wäre vielleicht Unauer Schule oder Mercanio zu empfehlen. Mercanio würde ich nehmen. Dann nehmen wir den. Ist auch der teuerste. Glaube ich, ne? Oder? Gut, Gariti oder Tulamidia. Tulamidia ist eher, was die Araber und so sprechen. Mhm. Ungefähr in dem Raum. Das ist eher so, was die Händler viele sprechen das, ne? Tulamidia! Ja, weil da viel Schwarzmarkt ist und so. Und Gariti ist einfach diese Haupt... so das Hauptverkehrssprache. Ja, Hauptverkehrssprache. Ja. Mach mal zweite. Als Zweitsprache. Ja. Gariti, also du hast automatisch Zwergisch. Also ich würde Gariti empfehlen, sonst kannst du nicht mit uns reden. Ja, genau. Das könnte, kann aber auch spannend werden, oder? Es könnte auch spannend werden, aber ja, warum sollte dich ein Leibwächter engagieren, wenn du dich mit dem reden kannst? Auf die Weile, ich habe keine Widerworte, oder? Ja. Ich habe einmal einen Elfen gespielt, der konnte das nicht. Das war anstrengend. Habe ich am nächsten Abend wieder gelassen. Mach besser also, Gariti. Ja, mach mal Gariti, dann alles klar. Ist uns das nicht mal... Wenn ein Talent reiten, eins nach Fahrzeuglenken drei. Ich hatte mir ausgesucht, Fahrzeuglenken. Ich weiß nicht, das kann ja vielleicht noch mal praktisch werden. Ja, ich weiß nicht, Zwerge reiten sowieso nur noch Ponys. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Diese reiten eigentlich gar nicht so viel. Nachher sagt das, nee, das letzte ist das Wichtigste, Lennart. Ackerbau oder Hauswirtschaft. Das sagt was über den Charakter aus. Hüttenkunde, Rechtskunde, Tierkunde, okay, weil dann hast du schon eine Grund, Hüttenkunde ist verhütten, ne? Oder? Ja. Mhm. Also ist Rechtskunde, Tierkunde. Nicht Waldhütten bauen. Rechtskunde ist so anwaltsmäßig, oder wie man sich das vorstellen. Ach, besser ja, genau. Rechtskunde, vielleicht, weil ich hab ja einen Jäger. Passt doch ein bisschen zu einem Leibwächter, oder? Was Rechtskunde? Wie stark er andere Leute verprügeln hat. Wie es noch als Notwehr gilt oder so. Ja, genau. Ist als Jäger übrigens auch sehr praktisch. Das ist man sehr schnell wegen Wilderei irgendwo, wo man gehen will. Also ist auch relativ egal, würde ich fast sagen. Dann mach die Rechtskunde. Der Leibwächter crasht nicht Anwalt. Grobschrift, Kristallzucht oder Steinmetz? Kristallzucht ist schön nerdy, also dann, ja, mach den Grobschmied. Ja. Kristallzucht ist das nicht eigentlich eher so Achatze-exisch so? Achatze und Zwerge. Die einzigen sind, die alt genug dafür werden. Dafür ein bisschen Fun. Klar. Sprachen, ach genau, Treffer eine war Söldnerleibwächter. Ach, du kannst auch eine Sprache besser lernen. Mach mal zyklopisch, dann kann ich zwischendurch Zyklopenwitze erzählen. Wohin geht ein Zyklop zum Augearzt? Augearzt. Gut, ein Klassiker. Auswahl. Oh, jetzt kommst du den Waffen. Was für Waffen du benutzt. Anderthalber, Fechtwaffen, Hiebwaffen, Kettenstäbe, Säbelschwerter, Stäbe, Zweihandhiebwaffen oder Zweihandschwerter bzw. Säbel. Er wirft mit gefrorenen Dönern. Also, weiß nicht, was das so typisch sind. Zweihandhiebwaffen wären wahrscheinlich. Ja, Zweihandhieb, diese großen, schweren Äxte. Ja, genau. Das wäre sowas. Da ist so ein kleiner Recki. Ich werf mich auf die Armbrust. Eigentlich setzt man allgemein auch alle Eigenschaftswerte erstmal auf 10. Und wenn man den Durchschnitt erreicht und nicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo rumpimmelt und keine Ahnung von irgendwas hat. Das sind so die Grundwerte, die man sich meistens legt. Du siehst gleich, du wirst über 120 GP kommen. Das ist aber egal, das macht man mit Nachteilen, kauft man sich die wieder weg. Also senkt man das wieder. Also dadurch, dass du Nachteile kaufen kannst, kannst du wieder andere Vorteile bzw. mehr Eigenschaften. Okay. Und die sollte man auch wirklich ausreißen, weil die Eigenschaften sind das Wichtigste. Ah, okay. 100 kannst du so haben, das heißt, du kannst jetzt von GP natürlich, kannst du auch alles theoretisch darauf verteilen, das wäre nämlich OP, weil wenn du alles auf 20 hast, würde dir alles immer gelingen. Mhm. Also, Ersparnisse. Ja, gut. Egal. Also, wahrscheinlich, du bist hier, bei der Profession wird immer vorgegeben, weil, stell dir mal vor, du wirst ein Krieger ohne Körperkraft oder sowas, gibt's nicht. Deswegen musst du gewisse Grundwerte erfüllen. Die hast du auch schon direkt drin. Das sind die schwarzen Zahlen noch und siehst du auch hier hinter. Das sind zum Beispiel Mut, musst du 13 haben, ist natürlich klar für einen Söldner. Klugheit und Intuition wird nicht so viel verlangt, aber zum Beispiel Gewandtheit, Konstitution, Körperkraft musst du schon recht viel mitbringen oder bringst du auch recht viel mit. Du siehst hier bei den Modifikationen, bei der Rasse zum Beispiel, dass besonders Zwerge sehr, sehr kräftig sind. Deswegen, eigentlich können wir nur bis 14 steigern, so, ohne das nachher für AP zu kaufen. Könntest du aber durch Modifikation 2 auch auf 16 kommen. Das ist ja schon, also 14 ist schon kräftig, 15 ist sehr, sehr stark und 16 ist auch schon wieder, also richtig, wenn man darauf viel wert. Konstitution, also genauso. Ah nee, Quatsch, Konstitution kannst du auf 16 und Körperkraft kannst du auf 15. Genau wie Fingerfertigkeit kannst du auch. Und was? Klugheit kann ja auch auf 15? Ja, Zwerge kriegen Bonus, sind die einzigen, die einen Bonus. Aber dafür siehst du auch, also du Gewandtheit hast du minus 1. Aus der Kultur ab. Aber sonst sind Zwerge schon echt gut, in den, was die Eigenschaften betrifft. Ja, okay. Du könntest jetzt nach Belieben auftun und 14 Eigenschaftspunkte ungefähr verteilen jetzt noch. Aber 14 Stück habe ich noch. Du hast doch 13 jetzt. 13 also noch Punkte. 13. Dann machen wir doch mal bei Körperkraft ruhig bis 15 hoch. stark. Mhm. Genau. Klugheit dreh mal auf 11. Intuition, kannst du nochmal 2 Punkte, darf ich 3, dürfte ich nochmal, aber 2. Könntest nur bis 3, ja, wenn du aus der Kultur nur bis 13 steigern kannst. Genau, machen wir ruhig 2 erstmal. Okay. Das meldet sich irgendwie. Ja, das ist, weil du jetzt erstmal die 120... Achso, überschritten habe. Normalerweise macht man erst Nachteile, beziehungsweise sollte man, und dann kann man draufklatschen, aber du Eigenschaften sowieso 100 verteilst, das ist egal. Mhm. Ich hätte jetzt noch 8, oder? Mhm. Dann machen wir bei Gewandtheit noch den einen, den ich noch darf. Alles klar. Bei 13 ist schon gewandt. Konstitution, ruf nochmal 3 drauf. Was hast du denn für ein Wert? Er hat jetzt 15 bei Konstitution. Und den Rest, auf 16, aber. Ja. Den Rest auf Sozialstatus. Auf den Sozialstatus? Der wird nicht gegen die 100 angegriffen. Oder mach den Mut nochmal auf die 14, den ich darf. Alles klar. Und den Sozialstatus dann den Rest, weil dann merkt man gar nicht. Die 3 Punkte von den Eigenschaften, die setzen sich nicht aus Sozialstatus zusammen. Also Sozialstatus ist auch jetzt nicht ganz, also 5 ist so normal einfach, ne? Bürgerlich so, ne? Ja, den kannst du ruhig steigern, aber das geht auch nicht auf die Eigenschaftspunkte. Ach so. Also zahlst du zwar mit GP, aber wird nicht hier drauf. Also du kannst immer noch auf diese Werte verteilen. Aber die wird auch am meisten gewürfelt auf die Werte. Gut, dann machen noch mal bei Konstitution den einen, den ich noch darf. Das ist auch clever, weil nachher diese auszubauen ist nachher richtig teuer. Deswegen kann man diesen einen GP da besser. Dann Fingerfertigkeit. Okay. Wo braucht er die denn? Ja, Skrubschmied zum Beispiel. Ach ja. Wo hättest du jetzt zum Beispiel noch 10? Charisma? Charisma macht den letzten dann bei Charisma. Okay. Kann ja vielleicht nochmal nützlich werden, wer weiß das. Ja, Charisma ist so Ausstrahlung, Präsenz und so. Hab ich ja auch, ne? Sozialstatus 5, bist du damit so zufrieden ungefähr? Was heißt genau Sozialstatus in dem Fall? Sozialstatus ist so... Wie anerkannt man in der Gesellschaft ist, oder? Ja. Ist so eine Mischung aus Respekt, den man bekommt, wie gut man finanziell dasteht und wie viel Ansehen man hat. Also die Klasse im Mittelalter. Also das ist für einen Söldner, glaube ich, nicht ganz so relevant, aber zum Beispiel ein Ritter hat schon höheren Sozial oder ein Adliger sowieso. Also Minimum für adelig ist 7. 7. Söldner kommt vielleicht dadurch an bessere Auftraggeber ran. Ja. Söldner soll seine Aufgabe erledigen und nicht. So ein Graf zum Beispiel hat ungefähr 15. Und der Kaiser von Gareth hat 21. Wie so ein abgerissenen Amboss-Zwerg leisten. Es gibt ja einen Unterschied, zum Beispiel bist du als Zwerg mit einem Sozialstatus von 8. In deiner Region ist es eigentlich eher so, ne? Wenn du jetzt zu den Elfen gehen würdest, oder ist ja ganz schlimm. Aber es ist auch regional bezogen, hast du mal gesagt, Lena. Ne? Ja, also Elfen geben generell wenig. Ja, zum Beispiel jetzt aber auch ein Torvaler in Tulamidia ist ja mit einem Sozialstatus davon 7, wäre da ja nicht angesehen wie 7. Ne? Bei den Tulamiden kommst du auch an, wie viel Geld du hast. Ja gut, okay. Tulamiden sagt das Geld aus. Aber ich persönlich würde es bei 5 lassen. Also okay, dann lassen wir das auch so, weil ich habe meine Punkte jetzt alle verteilt, ne? Nee, hast du nicht. Nee, hab ich nicht. Nein, weil wir kommen jetzt zu den Vor- und Nachteilen. Ah, okay. Irgendwann später. So, wir fangen immer mit den Nachteilen an, weil die maßgeben, wie viele Vorteile du dir nachher leisten kannst. Du kannst das bis zu 50 Punkte, kannst du dir wieder rausholen. Da können hier maximal 30 aus schlechten Eigenschaften kommen. Was sind schlechte Eigenschaften? Schlechte Eigenschaften sind Werte wie... Ist das schlecht? Nein. Das ist sogar sehr gut, das gefällt mir. Ja, danke schön. Das ist wirklich podcast-tauglich. Wunderbar. Ja, wunderbar. Großes Lob vom Podcaster. Danke. Zeichkärtchen. Zwei Klopfen. Gut, schlechte Eigenschaften sind Dinge wie Arroganz, Jelzorn, worauf der Meister Proben verlangen kann. Mhm. Der sagt dann zum Beispiel, wenn ihr bei Jelzorn jetzt, wenn dir was Schlechtes passiert, mal wegen jemand... entehrt dich oder ein bisschen beleidigt dich, dann könntest du im jetzt noch so ein kleiner Schalter geht um und Blitz und dann auf einmal bam, könntest du mal einen setzen oder was weiß ich, ne? So generell kann man schlechte Eigenschaften sagen, sobald die anspringen könnten, kann der Meister zum Beispiel eine Probe darauf verlangen. Und wenn die gelingt, also diese Eigenschaft anspringt, dann verlierst du ein bisschen Kontrolle über deinen Charakter und dann kann der Meister entscheiden, was passiert. Genau, sowas. Ah, okay. Und es hört sich jetzt vielleicht schlecht an. Und dafür, dass du diese Kontrolle dann abgibst, bekommst du eben Punkte. Und den du die Vorteile kaufen darfst oder so. Genau. Ah. Und dann gibt's so Sachen wie zum Beispiel Schlafwandler oder sowas, kann man auch spielen, aber sowas ist zum Beispiel jetzt nicht drauf, wo man jetzt würfelt, genau wie Kälte oder Hitzeresistenz, das hat man einfach. Das ist jetzt nicht, worauf man dann, also es ist keine schlechte Eigenschaft. Mhm. Also in dem Sinne, wie Lennart das jetzt erklärt hat. Er hat so eine ganz schöne Auswahl zur Verfügung, wobei jetzt mögliche Vor- und Nachteile genannt werden. Mhm. Es gibt aber auch ungeeignete Vor- und Nachteile, die man manchmal bei gewissen Charakterkonzepten doch braucht, weil die einfach nicht vorgegeben sind. Ja, da kannst du dich eigentlich ziemlich wild austoben, hier Angst vor Insekten, Feuer, sowas. Aber der beste Nachteil ist Arroganz. Ja, Arroganz ist super fürs Rollenspiel, weil das kann man einfach... Das ist mein Lieblingsnachteil. Ja. Gleich danach kommt Unfähigkeit. Natur. Ja, Arroganz zum Beispiel sowas, ne? Wird auch direkt empfohlen, würde ich für den Söldner vielleicht auch reinpacken. Mhm. So kann man ja nachher sehen, wie stark man das ausbaut. Und man kann ja erstmal Sachen reinnehmen, was raushauen wieder. Ja, sonst würde ich sagen, ich gehe ein bisschen durch und du sagst mal, was dir vielleicht so ins Auge springt. Ja, okay. Und du kannst ja am besten auch mal gucken, damit wir das gleich ein bisschen schneller durchkriegen. Dann kann ich jetzt ein bisschen weiter ausführen. Mach mal die Brünstigkeit hoch. Ja, das hat mein erster Charakter tatsächlich auch gehört. Bist du dir sicher? Er hat es immer noch. Offiziell gibt es so schlechte Eigenschaften. Brünstigkeit ist eine sehr schlechte Eigenschaft. Als Vorteil benutzt. Ja, ich benutze als Vorteil. Dann machen wir auch ein paar Punkte drauf. Okay, Brünstigkeit, alles klar. Wo ist denn das? Brünstigkeit. Neulich ist er mal nackt im Wald aufgewacht. Da war ich aber betrunken, das zählt ja nicht. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Hat das mit meiner Brünstigkeit zu tun gehabt? Mit Sicherheit. Auf jeden Fall hatte es mit der Brünstigkeit zu tun, dass du dich danach einer reisenden Wanderergruppe präsentiert hast. Mit dem Helikopter, das ist das Richtige. Oh mein Gott. Ja, das passiert, wenn man ausspielt. Gut, den Blutrausch absolut würde ich dir niemals empfehlen, weil dann lebst du nicht lange, weil deine Kameraden dich umbringen. Okay. Ja. Dann rastest du vollkommen aus und greifst jeden an und das Ende lassen die nicht Tod. Mit sich machen. Ja, da ist schon ein Charakter bei uns drauf gedacht. Richtig. Er hat erst eine Echse gespielt, die wurde umgebracht, weil es eine Echse ist. Und kam danach als Torvaler Krieger mit Blutrausch zurück. Der hat sich erschrocken, Blutrausch ist angesprungen. Hat dann das halbe Team auseinandergenommen und ist dann draufgegangen. Richtig. Du Scheiße. Okay, einabig, einäugig, solche Leute. Hört sich schlimm an, aber ganz amüsant. Ja, ich kann aber erstmal durchgehen und du sagst mir gleich, dass dir vielleicht ins Auge gesprungen ist. Ja, ein bisschen Unterschied. Also mit Fettleibigkeit, das käme mir dann ja auch sehr nah an, ne? Fettleibigkeit, das ist jetzt, minus 15. Nee, dann nicht. Also bringt dir 15 Punkte so, aber sowas wie Gold hast du, glaube ich, direkt schon drin, glaube ich. Also die Zwerge in der Rasse. Gesucht würde ich dir vielleicht nicht empfehlen. Marvin, Größenwahn? Oh ja, das ist eine wunderbare Vorteil. Und mal impulsiv? Impulsiv habe ich auch drin. Impulsiv? Ich bin nicht impulsiv. Das ist ein schöner Vorteil. Dann kratzt man ja direkt daraus, was man denkt und so. Ungefähr so. Jetzt finde ich auch tatsächlich ganz gut. Kälte oder Hitze finde ich nämlich auch meistens rein. Also eins von beiden, weil es einfach schön für die Punkte geht und so. Und es einfach auch passt, wenn je nach der Region. Also ich würde sagen, so ein Zwerg ist eher, wäre zum Beispiel eher kälteempfindlich, ne? Weil in den Hügeln ist es ja meistens ziemlich warm. Ja. Oder nass? Weiß ich nicht. Erinnere ich mich? Zwerge sind eher kälteempfindlich, ne? Eher Hitze. Nix im Nein, die schmieden doch die ganze Zeit. Was weder das eine noch das andere. Und im Berg ist es doch egal. Ja, diejenigen, die eher die ganze Zeit am Feuer hocken, die können doch schon mal hitzeresistent sein. Aber grundsätzlich... Wer scheiße, aber nicht. Resistenz, Empfindlichkeit. Ja, haben die keine. Ja, gut, aber das kannst du dir aussuchen. Nicht alle. Krankheitsanfällig und sowas ist, glaube ich, nicht so. Lichtscheu, eher weniger. Ja, Trefferturmnöbel habe ich. Medium zum Beispiel, dann bist du eher von Geistern angesprochen. Trefferturmnöbel habe ich noch zu Hause. Nahrungsrestriktion. Das heißt, er ist ein Vegetarier oder was? Nee, das heißt zum Beispiel, du 50% deiner Nahrung musst aus einer speziellen Gruppe kommen, wie Bären oder Fleisch oder Käse. Sucht man sich das ausländert oder darf das... Bären? Ja. Nahrungsrestriktion, kurz erklären. Ja, das ist schon richtig, aber Bären? Ja, was ist ich? Ich meinte Bären. Ist doch Fleisch. Keine Ahnung. Das ist aber keine Nahrung. Aber sagt man bei Nahrungsrestriktion, das muss immer diese eine Gruppe sein, also immer 50% Fleisch. Ja, genau. Zum Beispiel. Ja. Oder immer irgendwas 50%. Ja, irgendwas. Also du suchst dir eine Art von Essen aus. Okay. Und daraus muss die Hälfte von dem, was du isst, mindestens bestehen. Und Vegetarismus wäre so Speisegebot. Neugier ist zum Beispiel auch, ne? Jeder Charakter ist ja an sich auch neugierig. Was genau in der Tür. Kann man auch immer super reinnehmen, würde ich dir empfehlen. Mach mal. Neugier, alles klar. Ja, du kannst ja nachher noch steigern und so, wir nehmen die jetzt erstmal so rein. Prinzipientreu, meinetwegen, wenn ich bezahlt wurde, dann gebe ich auch und dann schütze ich ihn auch und untergehe nicht. Da kann man sich eigene Prinzipien eigentlich auch zum Tod. Zum Beispiel, die kann man so ein bisschen selber aufstellen. So Moralkodex zum Beispiel. Jetzt bist du ein Söldner, hast du andere Prinzipien als zum Beispiel ein Krieger. Nicht unbedingt. Weil, ja, kannst du dir halt selber vorstellen. Du musst dir zum Beispiel nicht unbedingt ehrenhaft sein. Ein Krieger müsste eigentlich schon eher ehrenhaft sein. Ja. Dass du das sagst. Gut, dass ich das sage. Ich, Lennart, mach kein falsches Bild von mir. Was ist Randgruppe? Schwarzer Zwerg. Utulu. Randgruppe? Ja, Randgruppe ist, gehört man zu irgendeiner gesellschaftlichen Gruppe, die eben ziemlich am Rand steht, die irgendwie keiner mag. Dazu gehört Maraskana. Das könnte ja Elfen. Ich auch mal ein Halbelf sein. Ja. Dann lebt er allein in seiner Hütte. Schlafwandler. Mach mal den Schlafwandler, das kommt ganz lustig. Und tatsächlich, das habe ich auch drin. Und man, die Kombination aus Brünstigkeit und Schlafwandler ist auch echt super. Hat Ricky nämlich auch. Der hat mal meinen Magier umgemacht. Selbstgespräche ist das auch war ein Kerl. Stark. Nur leider war er schwächer als der Krieger. Schweißmund, Spielsucht, Sprachfehler. Wenn ich jetzt den Sprachfehler nehmen würde, müsste ich den auch spielen? Also das wenn wir streng wären, ja. Aber wenn wir nicht streng sind, also wenn man einen Sprachfehler, könnte man auch spielen, genau wie Dialekt. Mhm. Aber wenn man jetzt... Heraklissen. Man könnte das, ich glaube, das gibt einfach Malus auf Gesellschaft, wenn du mit irgendjemandem überzeugen willst und kommt besonders gut mit hohem Sozialstatus. Ja, so ein Stiefel. Auf den Boden, den Burschen! Genau. Der kommt der Graf von Stark. Stigma, das ist Narben oder sowas, was sich einfach brandmarkt oder so. Mach mal. Wie viele, was, Lennart, wie wird das gerechnet? Mit Stigma 3, sind das dann 3 Stigmen oder ein besonders schlimmes? Das, was du hast, gibt dann 3 Punkte Erschwernis auf soziale Interaktion, weil das echt unheimlich aussieht. Also muss das echt unheimlich aussehen? Ja, muss halt die Erschwernis rechtfertigen. Aber es gibt nur einen Punkt. Also wie hoch kann man das denn machen und was, wie sieht das denn aus? Also ja, das wächst ja mit, siehst du das? Ja, klar. Aber wie viel haben wir das gerechnet? Das ist eine kleine Narbe 1 und eine große Narbe 2? Nee, eine Narbe ist ja kein Stigma. Sondern? Eine Narbe, die unheimlich aussieht. Ach so. Oder wenn die eine pentagrammförmig oder sowas. Dann bist du einäugig. Oder wenn du bunte Haare hast oder sonst irgendwas, das echt merkwürdig aussieht. Eine komische Augenfarbe oder... Okay, und dann sagt man jetzt, okay, Haare, das wären ungefähr so 3, aber eine komische Narbe wäre eher 5 Stück. Ja, so ein komplett geschuppter Arm, das sind 7 bis 10 zum Beispiel. Gut, dann müsstest du jetzt sagen, dein Charakterkonzept, wie sieht dein Charakter aus, was könnte dabei ein Stigma sein? Und darauf werden wir dann den Wert anwenden. Ihm fehlt die Nase. Er hat keinen Haarwuchs auf dem Kopf. Er hat keinen Bart. Aber das ist ja kein Bart. Das wäre tatsächlich ganz schön komisch. Das? Ja. Ein Bart und ein Zwerg und ein Bart, so Stigma 20. Das ist wahrscheinlich der Grund, wieso er als Söldner arbeitet. Ja, deshalb wurde er aus seiner... deshalb wurde er rausgeschmissen. Die Frage ist, würde man also einen Söldner, der auch noch ein Zwerg ist, aber keinen Bart hat? Das ist ja irgendwie schon komisch, ne? Das ist ja aber interessant, oder? Ja, aber er hatte nur sehr schwere Knochen und ist deswegen nie sonderlich groß geworden. Das ist doch ein Zwerg. Ja, sieht man ja nicht, wenn er keinen Bart hat. Also weiß ich nicht. Das wäre schon echt komisch, zusammen mit deinem, okay, bei der Brunstigkeit. Was die Leute dann denken. Wollen wir vielleicht später drauf zurückkommen? Wir gehen dann nochmal später drauf. Okay, Streitsucht, Stubenhocker, das ist eher nicht so... Also Streitsucht vielleicht, Stubenhocker eher nicht. Das sind eher so Magier, die dann dauernd auf den... Punin sitzen und ihre Gurschen nicht rausgehen. Tollpatsch, oh Gott. Das hat mein Charakter, den ich mir erstellt habe. Ungebildet. Ungebildet ist vielleicht ganz witzig. Alles klar. Das gut, dass du Rechtskunde hast. dann geht das nicht. Doch, das geht schon. Lennart, ungebildet, inwiefern wirkt sich das aus? Ungebildet, das gibt dir weniger Start-AP, von denen du dann eben vielleicht weniger Wissen kaufen kannst. Start-AP, ja, wir setzen Start-AP sowieso auf 1500. Ja, dann kriegst du ja ein bisschen weniger. Ich glaube, Vergesslichkeit ist ganz witzig, oder? Ja, Vergesslichkeit ist auch. Verpflichtungen, das ist zum Beispiel sowas, wenn du jetzt an der Akademie gearbeitet hast und jetzt sagen die irgendwann hier, wir brauchen Lehrermangel, was weiß ich, oder du musst mal hier, keine Ahnung, was, Krieg führen, oder wenn du dann abgezogen wirst, irgendwie sowas, ne, Lennart? Was? Mhm. Das geht schon wieder los. Also da Verschwendungssucht, das ist, ist glaube ich nicht wirklich schwer zu erklären. Nee. Dann, drück da mal ruhig auf den Knopf da. Auch noch, alles klar, wir drücken auf den Knopf. Wie lange, wo sind wir denn schon? 13 erst. Nee. 13. Na, hier muss ich gucken, ne? 29 haben wir. Ihr könnt ja immer noch steigern. Genau. Volkssport. Vorurteile gegen Elfen würde sich zum Beispiel anbieten, weil Zwergen einfach keine Elfen mögen oder so, Lennart, ne? Ja, wir hatten mal einen mit Vorurteile gegen Elfen. Starke oder normale Vorurteile, Lennart? Normale. Stark heißt nicht, dass sie stärker werden, sondern dass sie gegen eine besonders große Gruppe will. Alles klar. Also alle Männer zum Beispiel, was Amazonen. Obwohl, wir könnten das auf Vorurteile auch auf 9 packen, anstatt auf 6, oder Lennart? So bei Zwergen. Ah gut, das ist dein. Inwiefern er nicht auf Elfen reagiert. Das wird dann auf 8, 12 oder was weiß ich. Warte, wie? Du willst 11 werden, ne? Ja, halb 11. Mach auf 10. Okay. Kannst du mehr verlangen, damit du mit dir mitgehst. War noch Streitsucht dabei? noch nicht, aber das ist eine gute Idee. Wahnvorstellung, okay, erklärt sich auch. Weltfremd, das ist zum Beispiel bei Elfen sehr stark ausgeprägt. Wenn die nicht an die Menschen Pipapo, was ist Religion, Geld vielleicht? Herrschaft, Geld, die haben keine Ahnung vom Besitz. Ja gut, widerwärtiges Aussehen erklärt sich auch von selbst. Habe ich schon, so schon muss ich nicht im Spiel. Ja, du hast ja schon recht zugeschlagen. Ist dir beim Durchgehen noch irgendwas im Kopf geblieben oder so? Mach mal ruhig noch verwöhnt, das fände ich ganz lustig. Irgendwie verwöhnt, so. Auch noch. Von wem denn? Von meiner Mutter. Warum bist du Söldner geworden, ne? Genau. Alles klar. Ja, gut, dann ist es ja schon eine Palette. Also viele kleine Nachteile oder halt Nachteile, ja, die man ein bisschen stärker macht. Max hat eine Frage. Ich habe eine Idee. Wir waren ja bei dem Punkt Stigma, ne? Ja. Ich hatte mal im Drakensang, das ist das DSA-Videospiel, das relativ neu ist, das ist ja dieser Zwerg Vorgrim und der hat so einen kurzen Schandbart. Vorgrim, genau. Der hat so einen kurzen Schandbart. Vielleicht könntest du das auch haben und vielleicht ist das auch der Grund, dass dein Zwerg irgendeine Scheiße gebaut hat bei seinem Ort und da musste er sich den Schandbart schneiden und ist dann als Söldner rausgezogen. Das wäre noch eine interessante Idee. Hat seine Mutter aus Versehen getötet. Ja, jetzt noch mal kurz zum Mitschreiben. Du hast ja vergessen, Ich denke, wir werden die meiste Zeit über Menschen sein, dann ist es Schandbart auch jetzt nicht so ein schlimmer Nachteil. Könnte aber interessant werden, wenn wir vielleicht irgendwann mal auf andere Zwerge treffen. Und wie gesagt, dann hast du auch schon mal ein bisschen Hintergrundgeschichte. Ist interessant, ne? Ja. Schandbart, sagst du? Ja, Schandbart. Danach Stigma 6, würde das passen? Oder ist es zu viel? So, oder so 3-5. Ihm fehlen das noch 6. Das wird ja nur von Zwergen erkannt. Ja. Und wenn er gut, nicht bei Zwergen lebt. 3-5 heißt 4, ne? Ja, meinetwegen. Alles klar, okay. Wir gehen eigentlich mal bis dahin. Generieren dann fertig. Und ja, hier, Meistergenehmigung hast du ja. Setzen die Abenteuerpunkte hoch auf 1500. Okay. Wenn ich jetzt hier so meine Unterlagen angucke, ich habe jetzt hier 4 Seiten und die Zauberer unter uns haben dann auch gleich 8 Seiten. Wie wird das gleich stattfinden? Weil ich das jetzt hier alles sehe und ich bin komplett überfordert. Das ist, ja, also im Normalfall reicht es erstmal für einen Einstieg, einen Überblick zu haben darüber, vielmehr wer der Held ist, als das, was er kann. Mhm. Also man braucht erstmal eine Persönlichkeit, die man irgendwie ausspielen möchte. Und wenn dann, wenn es dann wichtig wird, was er kann, sagen wir zum Beispiel, wenn er in den Wald geht und jemanden verfolgen möchte, dann kann man, bietet sich natürlich an, eine Probe zu würfeln auf Fährtensuche zum Beispiel. Mhm. Aber wann das zur Geltung kommt, das bestimme ich als Spielleiter eben. Und bis dahin ist das auch nicht wichtig und dann kann man eben gucken, was da steht und darauf würfeln. Okay. Und dementsprechend weiterverfahren. Mhm. Also meistens, in den meisten Fällen wird die Gruppe irgendwie erstmal zusammengeführt, weil das ja meistens recht zusammengewürfelte Haufen sind. Dann passiert meistens ist das in der Taverne. Irgendwas passiert dann meistens, was die Gruppe zusammenschweißt, wo sie dann zusammen irgendwie agieren und auf wundersame Weise sind sie danach Freunde und reisen zusammen weiter. wenn man sich das jetzt nicht tiefergehend überlegt hat, so läuft es meistens. Und das reicht auch im Normalfall. Wenn man vielleicht größere Kampagnen spielt, wo es wirklich wichtig ist, das Ganze in den geschichtlichen Kontext einzuordnen oder so. Aber das haben wir ja auch. Okay. Mhm. Normalerweise reagieren doch eigentlich der Spielleiter auf die Spieler, ne? Ja, es ist kompliziert. Man reagiert aufeinander. Das ist sein. Ja, genau. Der Wechsel. Ich will so vielleicht noch erklären, wie so eine Probe genau aussieht, was man da machen muss. Ja, genau, das kann ich natürlich tun. Wir haben also bei jedem Talent einen Talentwert. 3 Eigenschaften, die für dieses Talent relevant sind. Mhm. Da hätten wir also, nehmen wir mal einen Würfel und probieren das aus. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier also einen 20-seitigen Würfel. Nehmen wir mal ein Talent, das hier auch noch einen Wert hat, Selbstbeherrschung. Mhm. Da steht bei Mut, Konstitution und Körperkraft. Jeder Held hat natürlich mehrere Attribute. Das sind eben Mut, Klugheit, Intuition, Charisma, Fingerfertigkeit, Gewandtheit, Konstitution und Körperkraft. Mhm. Und jeweils 3 davon sind bei einem Talent relevant. Auf die wird dann gewürfelt. Da hatten wir bei der Selbstbeherrschung zuerst den Mut. Nehmen wir den 20-seitigen Würfel, haben in diesem Fall eine 15. und einen Mutwert von 12. Das sind also 3 Punkte darüber und müssten den Wert eigentlich unterwürfeln. Jetzt können wir von dem Talentwert, den wir hier haben, das sind 4 Punkte nehmen, 3 Punkte nehmen und diese Differenz ausgleichen. Mhm. Dann haben wir noch einen Punkt über und mit dem müssten wir das dann schaffen, die anderen beiden Eigenschaften noch zu unterwürfeln. Das wären in diesem Fall dann Konstitution, haben wir wieder eine 15 gewürfelt und sehen hier einen Wert von 10, das wären 5 Differenz, haben wir nur noch einen Punkt übrig. Das heißt, diese Probe würde nicht gelingen. Okay. Wenn jetzt der Held zum Beispiel eine Wunde erleiden würde und die ignorieren wollte mit der Selbstbeherrschung, dann würde er das nicht schaffen und müsste dann die entsprechenden Einbußen in Kauf nehmen. Okay. Mhm. Dann kann es natürlich noch vorkommen, dass Proben vom Spielleiter erschwert oder erleichtert werden, je nach Umständen. Dann wird das wird einfach mit dem Talentwert verrechnet. Das heißt, wir hätten dann zum Beispiel nicht 4 Punkte, sondern bei einer 2er Erleichterung stattdessen 6 Punkte zum Ausgleichen zur Verfügung oder entsprechend weniger. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ja, ne? Wenn es ja sonst nichts mehr zu sagen gibt. Ein Gläschen Cola. Ich gieß auch nochmal nach. Ja, danach wechseln wir den Standpunkt einfach mal in eine klassische aventurische Taverne. Ja. Im kleinen, beschaulichen Städtchen Gratenfels. Das ist ein schöner Name. Ja. Wer ist die Taverne? Die Taverne heißt Zum gelben Einhorn. Gelben Einhorn? Dieses Gelb. Das ist schön. Das kannst du den Wirt fragen. Also, ich bin ja, hab den Nachteil Sucht Alkohol. Vielleicht sauf ich gerade irgendetwas und wahrscheinlich sitze ich irgendwo so ganz chillig in der Ecke wie Aragorn in der Herr der Ringe, die Gefährten. Vielleicht eine Kapuze über den Kopf gezogen. Ja. Ihr anderen, die ihr dann so in dieser Taverne sitzt, seht auf jeden Fall am Tresen schon einmal einen saufenden Halbelfen. Namens Roba. Ja. Das steht auf dem Namensschild. Ja. Genau, der trägt offenbar ein Namensschild. Ich bin den ganzen Ort bekannt. Und auch die anderen, die gerade so in dieser sitzen, die zufälligerweise die einzigen Gäste in dieser Taverne sind, dürfen sich ganz gerne mal beschreiben. Auch gleich jeder weiß, womit das zu tun hat. Ja, ich bin Kagrok Grosho Linam, der Zwerg von der Kultur der Erzzwerge. Ich bin Söldner. So. Ich bin 89 Finger groß, das ist knapp 1,40. Wiege 58 Steine. Was sieht man das auch rein? Ein Stein entspricht einem Kilo. Irdischen Kilogramm. Ach, das schmeichelt mir. Denn die meisten Einheiten haben irgendwelche mittelalterlich anmutenden Namen bekommen, einfach damit es mittelalterlicher klingt. Genau. Entsprechend aber zufälligerweise genau unsere. Deswegen ist ein Kilometer in Aventurien eine Meile. Einfach nur, weil sie im Mittelalter keine Kilometer hatten. Dann habe ich die Haarfarbe hellgrau und Augenfarbe ebenfalls grau. Aussehen habe ich, wie gesagt, diesen Schandbart. Und trägst ein langes Kettenhemd, oder? Ich trage ein unglaublich sexy Kettenhemd. Du hast eine riesen Axt, oder? Ich habe eine Zweihandhiebwaffe sogar. Oder? Oh Gott, ich bin jetzt sowas von überfordert hier. Und einen Helm? Nee, ich habe keinen Helm. Zum Not reicht es einfach, wie du dich vorstellst. Ne? Es muss nicht alles das sein, was punktgenau auf dem Papier steht, sondern einfach, wenn du einen Helm haben willst, hab einen Helm. Ich will einen Helm. Kräht kein Haar da. Ich bin Kargrok, ich hab einen Helm. Ja, was tust du in der Taverne? Was tue ich in der Taverne? Ja, ich hab mir gerade ein großes Bier bestellt und eine schöne Schweinsachse, weil ich hab lange nichts mehr gegessen. Aber es gibt nur zwei Topf. Also ein Topf ist alle, deswegen gibt's nur zwei Topf. Insider. Das finde ich aber jetzt nicht so gut. Ich möchte aber mit einem Schweinsachse. Wo ist der Wirt? Ja, als du nach dem Wirt rufst, kommt dieser auch tatsächlich aus einem kleinen Hinterzimmer. Es ist ein... Er hat eine Glatze und ein zerknautschtes Gesicht. Oh. Wirt, wo ist das Schwein? Ach, ein Schwein. Ihr braucht ein Schwein. Ich habe Hunger. Man gebe mir eine Schweinsachse. Max, ganz ruhig, alles geht gut. Brauchst du was zu trinken? Ich hab Max schon wieder kaputt gemacht, das passiert öfter. Das ist Dann gebe ich mir eine Schweinshaxe. Natürlich, Werter Herr. Und er wendet sich um, ruft in die Küche. Ulrike, wir brauchen ein Schwein. Ja. Schalt es. Und er schaut sich fragend an. Kann ich denn sonst noch etwas für den edlen Herrn tun? Ein großes Bier möchte ich. Und das habe ich hier schon einmal vorbereitet. Was macht das Wirt? 8 Heller. Wie viel Geld hast du? Wie viel Geld habe ich? Genug. Genau genommen hat man von Start weg das Quadrat des Sozialstatus in Silbertalern. 25. Ja. Hätte ich in dem Fall. Ein Heller sind 10 Heller sind ein Silbertaler. Dementsprechend. Gut, dann gebe ich dir jetzt das Geld. Ja, aber Essen werdet ihr eh bezahlen können. Also müssen wir da jetzt nicht einzeln abnehmen. Okay. Ja gut, von draußen, kurz vor der Taverne, höre ich natürlich das Wort Schweinsachse laut schallend durch die Luft und eile sofort zu dieser Taverne. Ich bin Angrim Iskilsson, ich bin ein Torvaler, das sind diese bereits erwähnten Wikinger, ein bisschen, also ein einfach größerer, ruppiger Mensch. Bin in der Gegend, weil auch mein Jahrmarkt gerade durch das Dorf jagt und ich bin Schaukämpfer und reise mit diesem Markt und bin natürlich nach meiner Show und meinem Training total ausgehungert und kurz vorm Verdursten und Torvaler sowieso Fleisch und Bier und da bin ich natürlich sofort angelockt, da ich aktuell nichts Besseres gewöhnt bin und so ein richtig schöner Braten, da lasse ich alles stehen und liegen. Ja, dann eile ich in die Taverne, was sehe ich? Ja, du schlägst die Tür auf, die dann direkt jemanden trifft. Oh Gott, wen habe ich denn getroffen? Ja, nicht mich. Wir bedienen nun das klassische Mittel der Entscheidungsfindung in Rollenspielen. Einen Würfel. Ja, wir haben also zur Verfügung diese drei Gesellen hier. Warte, ich sitze doch an der Theke. Ich kann nicht getroffen werden. Vielleicht ist die Theke hinter der Tür. was ist das denn für eine furchtbare Kneipe? Vielleicht ist die Tür aus den Angeln geflogen und trifft mich dann. Das ist bei einem Torwaller durchaus möglich. Das haben wir tatsächlich vergessen. Wir haben also nur noch zwei Möglichkeiten. Und wir würfeln. Ich hätte es ja vorher angesagt, aber... Ja. Denn das halte ich alles im Kopf. Und getroffen wird... Der Held von Marvin. Ja, also wer ist er? Beschreib erstmal meinen Held. Mein Held heißt Theodor Kurstan und ist ein Mittelländer, also nichts zu Außergewöhnliches und nur ein normaler Mensch. Vom Beruf her ist er ein Gildenmagier an der Akademie der Herrschaft zu Elenvina. Das ist ganz Exotisches. Ja. Und vom Charakter ist er von sich selbst überzeugt und seinen Fähigkeiten. Er ist ein bisschen arrogant und macht das auch gerne klar in einem guten Streit. Er hat natürlich hohe Prinzipien, wie man es von einem Gildenmagier erwartet. Und er ist sehr neugierig und sein einziges Problem... Ist die Tür. Jetzt auch. Dankeschön. Wie sieht er ungefähr aus? Zum Aussehen her, mein Charakter trägt einen längeren Mantel. Nicht zu übersehen sind die Gildensymbole, die er mit Stolz trägt. Seine Haare sind braun und seine Augenfarbe ist ebenfalls dunkelbraun. Also langweilig. Und... er dreht sich jetzt um und schreit empört: Angrim, Du Idiot! Ich wusste, dass das wieder passiert. Mit allen Torwallern ist es dasselbe. Dumme Idioten. Allesamt. Ja, ich würde sagen, nachdem ich diese, herben Argenworte direkt erstmal ins Gesicht geschmettert bekomme, so wie er die Tür, würfel ich mal eine Jetson-Probe, wenn der Meister das erlaubt. Denn, natürlich. Dankeschön. Also eine Jetson-Probe ist eine schlechte Eigenschaft, die anspringen kann, wenn man zum Beispiel hart beleidigt wird oder sonstiges. Auch wenn das mein Kumpane, wie wir uns vorher abgesprochen haben bei der Charaktergenerierung, nicht unbedingt gerne hat. Auch beim Jahrmarkt sind wir uns begegnet. Aber es geht manchmal mit mir und meinen Emotionen durch. Und mal gucken, was der Würfel sagt. Der Würfel sagt, Maren kriegt nicht mehr als die Tür ins Gesicht. Noch nicht vorerst. Das tut mir fast leid. Aber ich habe eine total gute Idee. Ich bin hier reingekommen und habe Schwanzachse gehört. Was ist los hier? Naja, das ist ein Gasthaus vielleicht. Gibt es hier Schweinsachse? Ja, dann nimm die Tür aus dem Gesicht und komm mit zum Tresen. Wie sieht denn der Taverne aus? Ja, das ist ein ganz beschauliches kleines Gasthaus. Wir haben einige Tische. An einem davon sitzt auch... Ich sitze an einem dieser Tische und ich meines Zeichens bin Alchemist in der Fakultät der Alchemie des Herzog... Eolan Universität zu Metumis. Zweifach belege ich das Fach Musik. Ich bin von der Kultur her ein Horasreicher, was, wie schon erwähnt, einer der Mantel- und Degengesellschaften ähnelt. Und mein Name lautet Douglas von der Heide und ich bin adligen Geblüts. Also ist sie dann diesen Adligen, ich denke, es wird mir sofort ins Auge springen, dass seiner schicken Kleidung etc. in dieser schäbigen Taverne sitzen und fragen ihn, was er hier macht. Und vernehme langsam den Geruch von Essen. Dieser Geruch weht herüber vom Tresen. Tatsächlich. Ja, dann würde ich mich natürlich sofort dorthin begeben und sehe dann den ziemlich großen Zwerg für Zwerge. Wirkte zumindest und ich bin ein bisschen verdutzt. Ich habe in meinem Leben noch nicht viele Zwerge gesehen und würde ihn gerne auf ein Bier einladen. Was wollt ihr, Fremder? Ja, es war mir zum Gruße, mein Herr. Was treibt jemanden wie euch in so eine Taverne und was treibt jemanden wie euch überhaupt irgendwo hin? Ich weiß es nicht. Ich habe das wohl irgendwie vergessen, aber keine Ahnung. Ich hatte wohl Hunger und jetzt sitze ich hier und... Ach. Wo wir beim Thema sind, mischt der Wirt sich ein. Hier ist eure Schweinshaxe. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Schweinshaxe bestellt habe. Ja, ich habe mir das nämlich aufgeschrieben. Ich nehme die Schweinshaxe, wo er sich nicht klar war, ob er die Schweinshaxe bestellt hat. Und beim Thema vergessen, bezahlen solltet ihr nicht vergessen. Oh, Kagrog, das ist wieder mal typisch für dich. Ich frage mich, die Schweinsachse jetzt? Aber ich nehme die Schweinsachse. Lasst sie euch schmecken. Hat euch überhaupt eine Schweinsachse bestellt? Ich weiß schon, aber gerne. Ja, zumindest keine mehr, denn sie ist schon in meinen Händen und ich bin genüsslich am Essen und erinnere unseren vergesslichen Zwerg daran, dass er mir die gerade ausgegeben hat, nachdem wir uns so gut kennengelernt hatten. Fremder, was wollt ihr? Aber mein lieber Kagrog. Kagrog, wir sind doch seit Ewigkeiten befreundet. Ich hab mitgezählt. Nein, hier nicht. Mit Torwaller sind 3 Minuten eine Ewigkeit. Ja, aber auf jeden Fall kommt auch ein leicht schlechtes Gewissen und lege mal gerade meinen mühsam arbeiten sollte auf den Tisch und zinke dreimal zu und hätte gern einen Bärenschlips. Heute geht's ein bisschen härter her. Oh mein, na Güte, bei Fexfight bin ich ja wirklich gesegnet. Ich werde ihn euch gleich holen. Und mit fröhlichen Schritten marschiert er in die Küche. Für mich auch noch ein. Jawohl! Fex hat euch heute wirklich gern. Und euch erst. Ja gut, Fremder, was wollt ihr? Ich will hier was trinken. Also. Wo ist eigentlich meine Schweinsachse? Wer seid ihr, Fremder? Ja, gut. Wo bin ich hier überhaupt? Ja, also. Ich bin Roba, der ortsörtliche Jäger. Oh, das klingt aber interessant. Was wollt ihr? Eigentlich bin ich nur hier gekommen an dieser Stunde, um ein Bier zu trinken. Hatte ich mir nicht auch ein Bier bestellt? Wo ist eigentlich meine Schweizer? Was ist der Name? Von wem? Von ihm. Von ihm? Ich bin Kargrok. Kargrok? Kargrok, ich kann mir das auch nicht merken. Ich kann mir normale Namen merken, aber nicht sowas. Kargrok ist ein normaler Name da, wo ich herkomme. Bist du sicher oder hast du es vergessen? Was wollt ihr, Fremde? Währenddessen fühlt sich Theodor äußerst gestört von dieser arroganten Erscheinung dieses aufgedonnerten Adligen, der da mitten in der Taverne sitzt. Also mich stört das ungebildete Pack mehr, aber ich setze mich dann mal enttäuscht von der Gesellschaft hier alleine an einen Tisch und bestell mir ebenfalls eine Schweinsachse, falls der Wirt in der Nähe ist. Ja, der ist gerade hinten und holt Schnaps. Ja gut, dann rufe ich erstmal nach dem Wirt. Gut, nachdem ich die Schweinsachse hier verputzt habe, möchte ich Kargrok mal eben von der Seite anstoßen und sagen, du, ich weiß nicht, ob du es wusstest oder ob du es vergessen hast, aber diese Schweinsachse ist echt gut, aber ich habe gehört, das wahre Geheimnis hier ist der Zweitopf. Garita Geheimgezept. Was ist denn ein Zweitopf? Das klingt interessant. Halt, viele Leute spekulieren, es handelt sich fast um einen Mythos, aber die einen sagen, es wären zwei Eintöpfe in einer Schüssel, die anderen sagen, es sind zwei Eintöpfe in zwei Schüsseln serviert, die man sich zu Belieben portionieren kann. Deliziös. Fremder, mir war so, als hätte ich eine Schweinsachse bestellt. Da müsst ihr geträumt haben. Wirt! Ja. Ich möchte den Zweitopf probieren. Und bringen Sie mir endlich meine Schweinsachse. Wie aus dem Nichts taucht der Wirt hinter dir auf. Oh, Fremder, was wollt ihr? Lehnt sich zu dir rüber. Nicht so laut. Wir wollen doch nicht, dass die falschen Leute von diesem Wunderwerk der kulinarischen Kunst erfahren. Man hört Theodor von seinem Tisch aus. Jeder kennt Zweitopf, wenn er schon mal in einer Taverne war. Nicht so laut! Oh, macht doch, was ihr wollt, ey. Herr Wirt, hatte ich nicht eine Schweinsachse bestellt? Da riecht sie doch. Da liegt ein abgenagter Knochen, den der Fremde eben hier hingelegt hat. Was habt ihr getan? Sechsbrüller! Was? Wo ist mein Tablett mit Schnaps? Das ganze Tablett in einem Glas. Habt ihr keine Augen im Kopf? Ich schon. Er hat es bestimmt vergessen. Aber... Wo bleibt mein Schnaps? Hier habt ihr ihn. Oh, danke. Schnaps, das war mein Schnaps. Trink ihn. Hier habt ihr euren. Dann trink ich auch. Warte mal, wir haben meine Schnaps bestellt. Wo ist meine Schweinsachse? Wie viele wollt ihr denn eigentlich noch haben? Überhaupt erstmal eine! Alrike! Ja! Wir brauchen noch eine Schweinshaxe! Für mich auch noch eine! Zwei Schweinshaxe! Noch eine, wir haben euch erwischt! Ich korrigiere drei! Unser werter Herr Magus wollte auch eine! Dankeschön! Langsam, ne? Wie ich auch sagen! Muss ich erstmal ein Schwein holen! Oh Mann! Fremder, was wollt ihr? Bei Travia, wer seid ihr eigentlich? Mein Name ist Kargrok! Roscholinam! Was macht ihr eigentlich hier? Das frage ich mich auch. Warum gibt es hier keine Frauen? Und wo ist überhaupt meine Schweinsachse? Arike, dein Typ wird verlangt! Finde ich jetzt meine Schweinsachse? Schwein und eine Haxe und die Frau, alles in einem. Ja. Und tatsächlich kommt eine erstaunlich gut aussehende junge Frau aus der Küche heraus mit einem üppigen Dekolleté und in jeder Hand bewaffnet mit einer Schweinsachse. Hallo, holde Maid! Ist das meine Schweinsachse? Nein, das sind zwei. Welche von beiden wollt ihr denn? Ich nehme sie alle. Dann müsst ihr aber auch alle bezahlen. Nebenbei, wofür kann man denn hier noch so bezahlen? Fremde, was wollt ihr? Wer seid ihr überhaupt? Ich bin Roba, ihr solltet mich eigentlich kennen. Ich bin der örtliche Jäger. Nee. Hochstapler. Nee. Kann nicht sein. Da klingelt nichts. Bin hier berüchtigt. Ich hab gehört. Ich hab immer wieder mal Geschichten gehört. Von so einem wüsten Halbelfen, der alles wildert, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Man nennt mich hier ein Wilderer. Oh ja. Was für eine Gerüchte verbreitet man hier über mich? Das geht ja gar nicht. Was weiß ich denn? Wildert ihr denn? Nein. Was sind die drei Kaninchen an der Hüfte? Die hab ich gefunden. Die der Dorfmitte über mich verbreitet. Dieser Halunke, der allen Leuten Geld abzieht und sich bestechen lässt. Der Jahrmarkt ist schon weg. Was ist denn mit dem Büttel? Es gab hier einen Jahrmarkt? Draußen? Schau doch raus, der ist doch noch da. Warum bin ich denn hier? Moment mal. Was weiß ich denn? Weil ihr essen wollt? Meine Stauge gleich wieder los. Ja, ich verzieh mich. Hatten Sie meine Schweinshaxe? Hey, ihr habt nicht bezahlt. Ich hab's leider auf den Tisch gelegt. Ja. Oh ja, um genau zu sein, habe ich gestern Abend noch gesehen, wie sich der Dorf bitte bestechen lässt. Was? Ja. Das sind aber harte Entschuldigungen. Oh, von mir? Ja, haben Sie nicht von mir gehört. Doch. So eben. Nein. Alle regen mir mal zur Seite. Ich möchte nicht, dass in meiner Taverne solche Schandgerüchte verbreitet werden. Entweder habt ihr irgendwelche stichhaltigen Beweise und wendet euch damit an die Stadtwache oder was sonst immer, oder ihr verlasst mein Gasthaus. Lass mich doch eben meinen Schnaps auftrinken, dann lasse ich sie in Ruhe. Nein, ihr entscheidet euch. Wenn ihr euch richtig entscheidet, bekommt ihr den Schnaps. Weggehen und irgendwas machen, mir egal. Oder hier bleiben und eine Schnauze halten. Du nimmst doch den Schnaps, Mensch! Ich nehme den Schnaps und gehe. Nimm mir Scheiße, ja. Nimm mir den Schnaps aus der Hand. Wo ist denn jetzt meine Schweinsachse? Die steht da. Hat Alrika euch doch mitgebracht. Was ist das für eine Frau? Das ist Alrika. Meine Frau. Warum ist sie hier? Weil, das ist meine Frau. Das ist mein Gasthaus. Wieso sollte ich sie nicht hier sagen? Warum bin ich eigentlich in einem Gasthaus? Was ist das hier schon wieder? Vielleicht hattet ihr Hunger. Das ergibt doch alles überhaupt keinen Sinn. Der wird... blickt sich hilfesuchend um. Da ist nichts mehr zu retten, mein Freund. Ich bin nicht euer Freund. Theodor steht auf und verlässt wutschnaubend das Gasthaus, nachdem er ein paar Heller auf dem Tisch liegen gelassen hat. Ja, ich bin nach draußen gegangen und hatte meinen Schnaps. Mir wird abgenommen. Alkoholsüchtig und nach einem Schnaps getrunken. Nein, ich saß ja schon eine geraume Zeit in der Schenke. Das ist ja dünnes Blut vielleicht. Das ist ja die Gelegenheit, um eine Zechenprobe zu würfeln. Ja, genau. Dann können wir auch hier mal würfeln. Beziehungsweise ich. Welchen Würfel brauche ich dafür und welche dafür Werte? Dafür brauchst du 20-seitige Würfel. Sag mal. Ja, die nennt man auch W20. Das ist ganz krasser Fachjargon hier. Mhm. Hier geben wir dir einen pinken. Ja, Schick. Danke. Für den Elfen. Halb elf. Ja, weiß ich nicht. Einen halb pinken habe ich nicht. Brauche ich einen roten Würfel. Gib mir einen roten Würfel. Was hast du denn für einen Wert bei Zechen? Wo steht das? Da hast du einen Raum. Unter TAW, also Türkei. Den Pinken möchte ich. Ich bin AW. Okay. Hier, wie Zechen, da. Da habe ich eine 7. Okay, ja, dann das ist schon, also muss ich jetzt mit einem 20-seitigen Würfel eine 7 unter 7 würfeln? Nein, du musst die drei Attribute unterwürfeln, die dabei stehen. Bei Zechen. Also als erstes Intuition. Aha, 14. 14. Okay. 20. Oh. Das ist gut. Nein, das gilt nur bei Einzelnen. Jetzt hast du schon Verdacht. Eine Doppel-20 bei einer Talentprobe. Schon jetzt 6 Punkte sind da jetzt schon weg, ne? Ach so. Muss guter Schnaps sein. 6 Punkte von deinen 7, ne? Oder eben nicht. Gut, dann musst du als nächstes was würfeln? Konstitution. Konstitution. Da hast du 14. Oh, das... sollte zu schaffen sein. 9. Geschafft. 9. Yeah. Und als letztes? Kaka. Und jetzt Kaka. Körperkraft 12. Herz der Würfel. Boah. Das ist doch genau der eine Punkt, der jetzt drüber bleibt, ne? Ja, also hast du die Probe geschafft. Yay! Also bist du noch nicht völlig besoffen. Großartig. Wirt, was kann ich für euch tun, edler Herr? Ich möchte mich grundsätzlich bei Ihnen beschweren. das tut mir sehr leid. Was habt euer Wein wenn man das rote Gesöpf hier so bezeichnen möchte, hat eindeutig den Nachgeschmack von Farblöser. Edler Herr, ich bedauere sehr, euch widersprechen zu müssen, aber diese rote Flüssigkeit ist nicht unser Wein. Unser Wein hat grundlegend einen zarten Roséton. Wieso habe ich dann eine rote Flüssigkeit bekommen, wenn ich einen Ihren weißen Wein bestellt habe? Edler Herr, ich möchte keinesfalls möchte ich euch irgendetwas unterstellen, aber vielmehr möchte ich auf die Möglichkeit hinweisen, dass ihr vielleicht mit etwas eine Verwechslung stattgefunden hat mit euren ganzen Apparaturen und die ihr da bei euch tragt, vielleicht ganz eventuell. Ich ließ einen Blick über meinen Tisch schweifen und sah einen Mörser, ein bisschen Mirkolben und etwas Schwefel, auch meine starke Note entspricht, und sah wieder auf den Wirt zu. Wollt ihr mir unterstellen, dass ich etwa ein brabbelnder Idiot bin, wie der Zwerg da hinten? Ganz im Gegenteil möchte ich euch das unterstellen. Vielmehr ist es ja auch die Schuld von mir als Wirt, dass ich nicht die Möglichkeit habe, Gefäße anzuschaffen, die den Wein eindeutig als solchen erkennbar machen. Ein guter Tipp von Kenner zu euch. Was? Ein guter Wein braucht ein großes, bauchiges Glas und nicht einen kleinen Bierkrug, wie ihr mir hier serviert. Ich werde mich natürlich... Ein Wein muss atmen, damit die vollen Aromen zur Geltung kommen. Ich werde mich natürlich darum kümmern. Woher kommt denn dieser Geruch? Wer ist denn das? Verdauungsproblem des Zweitopfs. Leider keine zwei Därme dafür. Wer seid ihr, Fremder? Mit eurem Wein. Seht mal, ein Vogel. Oh, das ist aber interessant. Was mache ich eigentlich hier? Wo bin ich überhaupt? Belästigt den edlen Herrn bitte nicht weiter. Da vorne steht ja noch meine Schweinsachse. Muss ja noch mal hingehen, jetzt so langsam. Ist dein Zwerg eigentlich vergesslich oder hat er Alzheimer? Was ist der Unterschied? Da muss man sich doch nicht festlegen. Eigentlich dachte ich auch, ich hätte noch ein Bier bestellt, aber ich habe auch weniger Geld als ich. Wo ist eigentlich die Frau? Die war doch gerade noch eine Frau. Die Frau hat dich bestohlen. Die Frau hat mich bestohlen. Garstige Halbelf. Das war bestimmt dieser garstige Elf, der eben den Laden verlassen hat. Ich gehe aber vor die Tür und stelle ihn. Ja, du hast ja Vorteile gegen Elfen. Hast du jetzt nur halbe Vorteile gegen Halbelfen? Er hat mich nicht als ein Halbelfen erkannt. Vorteile. Er ist natürlich ein bisschen doof und denkt jetzt, ich wäre ein vollwertiger Elf, aber bin ich nur ein Halbelf. Ich habe ja Vorurteile, das heißt sogar 10. Das heißt, dann habe ich immer noch 5 gegen Halbelfen, oder? Keine Ahnung. Ja, das ist dir selbst überlassen. Und wie er schon sagte, musst du ihn ja auch erstmal als Halbelf identifizieren. Das steht denen ja nicht auf die Stirn geschrieben. Nein. Aber vielleicht, du bist dir ja sicher, dass er dich beklaut hat. Und vielleicht ist das deine Vorstellung von einem Elfen. Ich denke auch, dass sie sich bestimmt kleiden oder so. Dann kann man das ja vielleicht daran erkennen. Ja, vielleicht ist das dein Vorurteil gegen Elfen. Elfen haben einen Bogen dabei und der Jäger hat auch einen Bogen dabei. Also ich gehe jetzt vor die Tür, wo der Halbelf ja wartet, weil ich gucken möchte, wo er abgeblieben ist. Ach, kaum ist der Zwerg weg. Fühlt sich schon klüger an. Er blickt den großen Jahrmarkt, den ihm beim ersten Mal entgangen ist. Oh! Was ist denn das für ein buntes und lautes Treiben hier draußen? Wollen Sie eine Wurzelkarte? Was wollt ihr, Fremder? Oh. Wollen Schnäpse kaufen? Wo ist jetzt dieser garstige Elf? Den siehst du gerade hinter einer der nächsten Hausecken verschwinden. Oh, dann gehe ich hinterher. Alles klar. Ich merke bestimmt, dass mir der Zwerg folgt, oder? Würfel doch mal auf Sinnesschärfe. Ja, wo habe ich Sinnesschärfe? Steht unter körperlichen Talent. Ich kann dir auch sogar sagen, worauf das gewürfelt wird. Auf Klugheit und zweimal Intuition. Klugheit und zweimal Intuition. Wieder mit einem 20-seitigen. Ja, genau. Klugheit ist KL, oder? Ja. 20. Oh, Oh, wo bin ich? Wo ist mein Sinnesschärfewert? 20 ist immer schlecht. Sinnesschärfe 8, dann ist es ja schon weg. Ja, dann merkst du nicht, dass bemerkt. Du verfolgt bist. Krack, kack, kack, kack. Ich möchte jetzt auch mal würfeln. Was machen wir als nächstes? Ich, Zechen. Überreden. Oder nee. Hinter den Beinen. Also ich renne dem Elfen weiter hinterher. Silberzunge sein. Und versuche ihn zu Fall zu bringen, indem ich ihn von hinten festhalte. Das ist eine Einstellung. Muss ich dann nicht Gewandtheit würfeln, dass ich ausweiche? Obwohl ich merke ihn nicht. Ja. Ich merke gar nicht. Ich mache doch am besten mal eine Ringenattacke. Eine Ringen. Das habe ich hier oben, ne? Muss ich auch mit einem 20-seitigen wieder würfeln? Ja, einfach auf deinen Attackewert von Ringen. Was, oh Gott, AT ist Attacke und das andere ist Parade. Ich darf mit 7 drüber sein, ne? Nee, das ist bei den beiden, bei den Werten nicht von Belang. Das sind nur die 7 Punkte, die verteilt wurden. Ach so, ich muss aber dann unter die 10 kommen. Ja, genau. Oh, das ist eine 6. Das ist unter die 10. Du hast ihn ja nicht bemerkt. Ja. Das heißt, du hättest ihn jetzt im Griff. Kann ich ihn meinen Ellbogen auf die Nase donnern? Das kannst du grundsätzlich tun. Sollte ich das tun? Er ist ein Zwerg, also ist er wahrscheinlich viel stärker als ich. Also versuche ich vielleicht mich erstmal da rauszureden. Zu reden. In Firuns Namen, was wollt ihr von mir? Fremder, ihr habt mir mein Geld geklaut und meine Schweinsachse. Was redet ihr da? Denn ihr war eine Schweinsachse an mir und auch euer Geld habe ich nicht genommen. Ihr habt sie gegessen. Also die Schweinsachse. Wo habe ich denn den Knochen versteckt? Von seinem Stand aus hört auch, wie hieß du nochmal, Armgrim, die beiden streiten. Ja, also, wie gesagt, ich finde es toll, wenn die Leute streiten. Ich bin ja auch ein bisschen streitsüchtig und sehe es als eine gute Gelegenheit, mein Training individuell zu gestalten und möchte kurzerhand mich ein bisschen einmischen und frage, ob ich nur groß geredet wird oder die Geilerei direkt zustande kommt. Fremder, was wollt ihr? Also ich sehe den Zwerg, dessen Schwein, sagst du, ich, naja, verwertet habe. Fortgeschritten ausgeliehen habe und sehe, dass es vielleicht doch nicht der beste Zeitpunkt ist, sich dort einzumischen und drehe mich ganz abrupt um und gehe zu meinem Stand zurück und versuche Leute anzuwerben, sich mit mir zu messen. Vielleicht hat dieser Torvalor eine Schweinsachse gegessen. Nein, Sie, Elfe, ihr Elf, ihr habt mich beklaut, mir meine Schweinsachse genommen. Wir klären das jetzt wieder in der Taverne. Der Wirt hat das bestimmt alles beobachtet. Außerdem ist dort ein Edelmann, der mit seinen stinkenden Flüssigkeiten herumhantiert. Aber er macht einen guten Eindruck. Also ich nehme mich ihn wieder mit. Ich weigere mich aber. Darf ich mich wehren? Dass ich währenddessen rum? Zurück zum Jahrmarkt gegangen. Also zu ihm. Ja, genau. Ja, dann seht ihr jetzt 2 Leute, die da fuchtelnd Werbung machen, dafür sich mit dem Torwaller zu messen. Also wenn du ihn in die Taverne zwingen möchtest und er will sich gegen wehren, könntest du ja eigentlich ihn zerren, ne? Ihn dazu zwingen. Das könntest du auch. Jo. Was muss ich denn dann anwenden? Besten könntest du vielleicht einfach Körperkraft würfeln. Körperkraft. Um ihn dahin zu ziehen. Könnte er ja nicht dagegen halten. So. Körperkraft muss ich dann hier oben den Basiswert würfeln. Ja, genau. Ja, genau. Gut, dann bezwinge ich jetzt den garstigen Elfen. Und es ist eine 3. Oh, das wäre natürlich... Wie viel Körperkraft hast du denn? 15 hätte ich. 15, ich würde sagen, dann können wir mit dem Gegenwert am besten rechnen. Hättest du nämlich 12 Punkte über. Mhm. Und er versucht natürlich, ja, würde ich denken, dagegen zu halten, wenn du es nicht möchtest. Er hat nur 12. Ja, ich habe nur 12. Das heißt, wenn du eine 1 würfelst, behältst du alles über, was du hast. Also hättest du eine 0 gewürfelt. Okay, dann muss ich eine 1 würfeln. Du musst die 3 unterwürfeln, oder? Das wird die verstanden. Nein, nein. Nein, es geht um die Qualität, also die Differenz von Würfelergebnis zu Wert. Okay. Weil jemand, der eben stärker ist, auch im Durchschnitt stärker Kraft hat anbringen. Aha! Okay. Also, jetzt nur wenn ich eine 1 würfel, schaffe ich es raus. Ziemlich genau, ja. Ja, gut. Das ist halt sehr schwierig gegen den. Das wäre jetzt episch, wenn ich das schaffe. Dann schleiche ich den Zwerg von mir weg und er landet durch seine eigene Kraft im Matsch. Ha. Wir versuchen es. Das ist zu geizig, die Seife zu kaufen. Das vergisst er einfach. Oh, vergisst, dass er dreckig war. Er vergisst, dass er hingefallen ist und versucht weiterzulaufen. Gut, ich würfel jetzt. Okay. Ich mag's jetzt machen. Ich mach das jetzt. Der Würfel ist jetzt schlecht. Oh, das ist eine 2. Oh, war das doch knapp. Gott, dir mit. Ah, also hast du auf jeden Fall ziemliche Probleme, mich zurückzuzählen. Aber ich kann ihn jetzt mitziehen. Ja, ich auch, cool, ja. Genau. So, dann bin ich jetzt wieder in der Taverne drin. Wirt, Wirt! Ja? Sehen Sie, wen ich mitgebracht habe. Einen Fremden. Du schon wieder, Freundchen. Geh rund zum Gruße. Ich habe ihn dabei überwältigt. Ich habe ihn überwältigt. Gut. Was hat er diesmal angestellt? Ein Halbelf seid ihr! Ein garstiger Halbelf! Mein Geld habt ihr mir genommen und meine Schweinsachse! Diebstahl, Wilderei und noch mehr Diebstahl. Ich bin kein Wilderer zum wievielten Male. Ihr müsst mir das erstmal nachweisen können. Oh, das ist ein Wilderer? Das sieht der Bügel mit Sicherheit anders. Ja, natürlich. Du darfst auf Rechtskunde würfeln. Du hast Rechtskunde. Mein Wissen. Hast du das? Frag mal, wie... Rechnen? Nee, Rechtskunde. Rechtskunde. Steht nur Rechnen. Aber Rechnen solltest du. Dann hast du keine Sagen und Legenden. Ja gut, dann wird's das wohl nichts mit der Rechtskunde. Ah, Fadori. Wirklich keine Rechtskunde? Warte mal, ich bin der Würfel. Der ist das bei Wissen, oder? Jetzt hab ich eine Zwischenfrage. Ich habe Rechtskunde. Dürfte ich jetzt auf Rechtskunde würfeln? Ja. Und versuchen, ihn reinzureiten, praktisch? Ja. Ich habe nichts mit euch zu tun, aber dich verklage. Wenn jemand mit seinem Suchungsstutz sagt, du kriegst eine Klage. Also ich würfel mal auf meine Rechtskunde. Mhm. Was war nochmal KL? Klugheit. Klugheit, genau. Zweimal auf Klugheit. Und einmal Intuition wahrscheinlich, ne? 17 und damit ist es schon weg. Weil ich hatte eine 4 und das waren die 6. Gut, dann laber ich jetzt einfach irgendwelchen 14. Der ist bestimmt schuld. Der ist schuld, jetzt. Weil er eine Halbelfe ist. Und meine Schweinsachse. Wo ist eigentlich meine Schweinsachse? Ich habe noch eine bestellt. Irgendwas war hier doch. Alrike, reicht dir noch eine? Weib! Ja, hier. Weib! Ja! Weib! Was kann ich noch für euch tun? Ich sah die Szene an und fragte mich, wie viele Schweine sie noch in diesem Dorf hatten. Es gibt tatsächlich in ganz Aventurien, glaube ich, 3 Stück davon. Das sind die Schweine des ewigen Schinkels. Das sind, die sind irgendwie durch ein Wunder entstanden oder so. Und egal, wie oft man sie schlachtet, sie wachsen immer nach. Wie, die wachsen nach? Ja, die quieken und kreischen und sterben einfach nicht und das Fleisch wächst nach. Boah. Nice. Solange man den Kopf nicht abtrennt. Man weiß mal, dass das Weib klappt. Das ist wie mit den Ziegen von Thor. Ja, ist ähnlich. Das sind 2 Schweine. Weib! Euer Mann ist abgelenkt. Paaret euch mit mir. Doch nicht hier vor all den Leuten. Meister. Hier sind noch Leute? Wie sieht es denn aktuell auf dem Jahrmarkt so aus? Ist er gut besucht? Gibt's was? Immer mal wieder kommen Leute vorbei. Aber diejenigen, die sich in Gratenfels auf den Straßen rumtreiben, sind tatsächlich meistens die Stadtwachen, von denen es erstaunlich viele gibt. Oh. Und die sind alle relativ alt. Oh Gott. Oh, alt. Hab ich meine Gebühren denn schon gezahlt? Ey Maxi, und irgendwann kommt auch tatsächlich einer der Stadtwachen vorbei. Ja, wunderbar. Konrad zum Gruße. Was bietet ihr denn hier so an? Ja, also, wenn ihr in 2,5 Monaten wiederkommt, dann könntet ihr den Schaukampf eures Lebens betrachten. Ich weiß nicht, ob ich so lange noch mache. ich auch nicht, aber offen geht immer. Aber heute ist größter Glückstag, denn ihr könnt euch... Auch noch, denn ihr könnt euch Rundra beweisen. Wie viel Glückstag kriege ich denn noch? Und eure Kraft und eure Überlegenheit zugutestellen und euch eure Körperkraft im Ring erproben. Oh, ich bin aber noch gut dabei, ne? Sehe ich euch doch an. Ja. Ein stattlicher Mann wie ihr. Geistig ich meine, so einem tollen Beruf, der hat hier leider doch locker sitzen. Ja, sein Stadtwachen-Kumpane, der tatsächlich noch etwas jünger ist als er. Er so vielleicht noch. 50. So zwischen 50 und 60 vielleicht. Nicht 100. Ja, der schüttelt den Kopf und verdreht die Augen, aber der Opa, der ist ganz heiß dabei. Ja, nur Mut, Leute. Jeder ist gefragt und natürlich könnt ihr auch gewinnen. Und wenn ich mal mit eurer Erfahrung ansehe, dann ist das doch ein Klacks für euch. Das ist nicht das richtig. Wir kämpfen und wenn ich gewinne, dann gewinne ich was. Das ist richtig, aber ihr könnt meinen Statistiker fragen. Ich weise dann auf den kleinen Magier. Ja, das muss wohl ich sein. Außerdem bin ich nicht. Wir sind jetzt ein großer Gelehrter hier. Was macht ihr denn hier? Ja, ich Ich bin für die Wettquoten zuständig. Ihr könnt das ist aber eine ganz schöne Degradierung für Magier. Seid ruhig. Seid ruhig. Das ist schwierig mit der Wirtschaft gerade. Da ich streitsüchtig bin, springt ihr auch direkt mal an. Und ich versuche mal direkt eine Rechtskundeprobe hinterher zu lassen, um ihn lyrisch in den Boden zu betteln. Deine Mutter. Mit Rechtskunde. Fortgeschritten, rechtlich bekannt. Ich verklag deine Mutter. Nach Paragraph 6 Absatz B. Jo. Der Richter weiß, wer der Babbo ist. Ich war so schnell. Antrag A38 ausgefüllt und unterschrieben. Hey, ich guck mal mit Rechtskunde, ob ich ihn wegen ob er irgendwas falsch gemacht hat und ob ich ihn irgendwie verklagen kann. Oh. Klappt auch. 20. Klappt mit 5 Punkten übrig. Da muss es doch irgendwas geben, was er falsch gemacht hat. Tatsächlich kennst du die genaue Rechtslage in Gratenfels nicht. Er war doch im Dienst, da kann man sich doch nicht einfach da an irgendwelchen Wettkämpfen beteiligen. Richtig, das wäre etwas, wegen dem du den tatsächlich dran kriegen könntest, wenn du es drauf anlegst. Denkst du dir? Die Wache. Also bestimmt kein Nachteil. Sich mit den Wachen zu verscherzen. Sagt mal bitte ganz ruhig und ihr habt jetzt die Wahl. Ich hab ja gehört, ihr habt ja die Möglichkeit, an diesem wunderbaren Kampf teilzunehmen. Guckt euch den Schwächling doch an. Ich mach mich klein und ein bisschen traurig. Oh. Aber ich bin gut aussehen. Ich streichle meinen Bart und meine Haare wehen leicht im Wind. Der Oma zwinkert dir zu. Und jetzt zwinkert zurück. Zweimal. Ja, der Oma dreht sich weg. Also, was wolltet ihr mir sagen? Man kann meinen Freund natürlich auch mieten. Aber er guckt sehr verstört. Als Kämpfer natürlich. Brauchen wir nicht unsere Wache, ist kampfstark genug. Natürlich. Und er zeigt dir seinen Bizeps. Der ist erstaunlich fest für einen Mann seines Alters. Ich hab doch nicht dran rumgefummelt. Ja, aber er hat ihn dir unter die Nase gehalten. Also nicht das Einzige. Ich steig aus dem Ring raus und möchte mich nochmal ins Gespräch ermischen und dann dem, mein, werter Herr, also ihr könnt es auch mal anders sehen. Also vielleicht wäre es auch einfach eine tolle Erfahrung für mich, die ich machen könnte. Jemanden wie euch im Kampf natürlich die Erfahrung, so würde ich ja auch etwas dazulernen könnte. Also ich kann natürlich nicht einfach aufhören, das ist mein Beruf. Ne? Und ich könnte euch auch den Eintritt und den Einsatz einfach nicht abnehmen. Ich meine, meine Familie etc. Ne? Ich muss ja irgendwo von leben, ne? Und ihr seht doch diesen Jahr. Wie sollen wir sonst Gewinn machen, du Idiot, wenn du... Ich mal reden. Okay, okay. Also ich bin ja nicht der Beste im Rechnen, aber wenn ihr ein bisschen gibt, bekommt ihr wenig zurück. Weil ich würde mal eine Klugheitsprobe, ob ich das verstanden habe, was ich gesagt habe. Durchaus schon. Jetzt merkst du, wie dämlich das war. Das ist richtig. Aber wenigstens weiß ich es jetzt. Also dann, ihr fahrenden Leute, ihr wisst aber schon, dass ihr noch nicht einmal die volle Gebühr entrichtet habt, dafür in unserer Stadt einen Jahrmarkt aufzuschlagen. Aber woher wollt ihr denn wissen, dass und wir dafür, das nicht... Und dafür, dass ihr bewaffnet seid, gibt es einen Gefahrenzuschlag. Vielleicht haben wir alle Anträge ausgefüllt. Woher wisst ihr das? Das bezweifle ich. Warum? Ich habe gerade einen neuen erfunden. Passierschein A38. Hier, unterschrieben mit doppelter Ausführung. Nur Stempel. Aber außerdem seid ihr ja gerade anscheinend außer Dienst. Ganz und gar nicht. Er holt ein Schreiben raus mit einem Siegel, öffnet es. Ich habe hier von Graf Alrik Custodias. Alrik. Von und zu Gratenfels. Oh Gott. Alter Lunke. Die offizielle Bescheinigung dafür, dass ich im... berechtigt bin, entsprechende Gebühren zu entheben. Ja gut, so langsam geht mir der Alte auf den Sack. Ich wende mich von ihm ab und versuche wieder andere Leute anzuwerben, weil ich ihn als hoffnungslosen Fall betrachte. Also dann, ich nehme, er ruft hier zu, ich glaube, es geht hier um eure Ehre, nicht wahr? Ich drehe mich um. Ehre? Also, Ehre ist natürlich wichtig, aber seht mich an, also beim besten Willen, ich kann hier nicht aufhören. Ich muss meinen Job machen, so wie ihr euren Job machen müsst. Ja. Das können wir beide am besten, wenn ihr diese Gebühren bezahlt. Könnt ihr mir nachweisen, dass ich sie nicht gezahlt habe? Kommt wieder. Dass der Graf sie einfordert, das ist billig genug. Ja, aber nur einmal. Was labert ihr? Die haben mir doch bestimmt bezahlt. Der Graf sagt was anderes. Wir haben die Gebühr bezahlt. Seit wann gibt's die? Ich lege gleich zur Seite und pflücke ein Blatt auf. Wie diesem Blatt Papier steht, aber was anderes. Wieso steht das auf einem Blatt? Ich bin durchaus bereit, besagte Gebühren auch ein zweites Mal durchaus zu zahlen. Aber wie wäre es, wenn wir diesen Einsatz spielen in meinem Spiel? Er schlägt in seine Handfläche. Das ist schon eher nach meinem Geschmack. Okay. Ja, dann würde ich ihm ein Land in den Ring bitten. Euer Ring, eure Regeln. Wie kämpfen wir? Ja gut, ich würde sagen, ein einfacher, waffenloser Kampf bis zum ersten Blut oder bis zum... Habt ihr denn noch mehr Blut als das erste? Also du bist noch nicht mal im Ring, oder? Natürlich. Der Zwerg, du bist gerade rausgegangen, ja. Der Zwerg hört das Getümmel und wird neugierig und kommt aus der Taverne gestürmt und schaut dem Treiben zu. Ja, so langsam mehr. Ja, du hörst Leute. Doch die Stimme des Wir zu bezahlen. Erst bin ich meine Schweizsachse. Die habt ihr noch in der Hand. Was wollen die Fremder? Also so langsam scheint es ja voll um den Ring zu werden und dann versucht die Leute ein bisschen zu animieren, dass es endlich losgeht. Und solange der Wild noch abgelenkt ist mit dem Zwerg, versuche ich mich durch die Hintertür rauszuschleichen. Alles klar. Der ist Hintertür. Mach doch mal eine Leichenprobe. Ja, das sollte klappen. Sollte. Da kann ich mich bloß nicht schleichen. 10. Lass doch schon mal was. Schau. Mut, Frau Waller, mit viel Herz und wenig Verstand. Mit wenig Herz und weniger Verstand. Mut 11. Intelligenz und Geschicklichkeit. Der ist so stark, der hat einen Waffenmeister auf Waffenlos. 7. Das klappt. Intelligenz. Was? 4? Darf man nicht so stark würfeln. Das ist nicht doch egal. Und 3. Ja, klappt locker. Du schaffst es tatsächlich, dich herauszuschleichen. Ah, wundert's. Am besten gehe ich zurück zu meiner Hütte im Wald. Ich gehe doch besser im Ring, zum Ring. Ich will das mit mir ansehen. Und auf dem Jagdmarkt bin ich ja auch einigermaßen versteckt. Ja, du versuchst in der Menge unterzutauchen. Was super klappt, weil ich ein Halbwelt bin. Alles eine Kapuze. Und wunderschön. Apropos Menge, wie viele Leute tummeln sich denn gerade so ungefähr um den Ring? Mittlerweile sind das schon so 30. Ja, dann zwinge ich und meinem verbündeten Magier ein bisschen zu. Ne? Mittlerweile sind sogar jüngere Leute aus ihren Häusern gekommen. Ja, ein paar Wetten vielleicht einzusammeln oder so, dass wir mal wieder ein bisschen Gewinn machen, weil die letzten Tage in anderen Dörfern hat der Jahrmarkt nicht so viel Profit für uns abgeworfen. Da haben die Schweinsackstände etc. Eindeutig viel mehr zugeschlagen und der nachgemachte Zweitopf, konnte nicht wirklich zu Buche schlagen. Und ich versuche die Leute zu animieren, dass es endlich losgeht und sie vielleicht noch, vielleicht entwickelt sich ein Schaukampf auch daraus, dass ich erst ein bisschen mit dem Opa spiele. Auch ich packte meine Sachen zusammen, packte die Flasche in mein Inventar. Vom Aufruhr geplagt ging ich auch nach draußen zum Ring, um erst zu beantworten und sah schon den eifrigen Magier Wetten abschließen. Das könnte eine lohnende Investition sein. Wollt ihr alle ab, weil noch jemand Wetten abschließen? Ihr seht mir wie jemand aus, der gerne in irgendwas investieren würde. Und es gibt doch nichts Besseres als in alte, lustige Stadtgardisten zu investieren. Guckt ihn euch doch an. Corvella gegen alten Opa. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, es ist logisch, dass der Torwaller gewinnt. Aber ist in dieser Welt schon irgendwas logisch? Ich für meinen Teil kannte ja den Baron dieser Weiten und wusste über seine fast schon älteren Stadtwachen, aber dennoch ausgezeichneten Kämpfer Bescheid. Und ich dachte mir, natürlich, gut, mein Freund, ich investiere 10 Silberstücke in den rüstigen Knaben da vorne. Ich glaube, ich investiere in den Torwaller, weil ich so ein bisschen doof ist und wenn ich dann an ihm Geld verliere, kann ich ihn vielleicht nachher darauf ansprechen. Wie war das nochmal mit Sozialstatus und Geld? Das ist aber viel. Ja. Meinst, welchen Sozialstatus hast du? 10. Ja, das sind 100, ne? Ja. Das wären dann 100 Silbertaler, weil du adelig bist, wird das verdoppelt. Yes! Was? Ist so. Ja, 20 Dukaten. Also wieder 10 Silbertaler werden wieder eine Dukate. Ich habe einen Silbertaler im Club hier. Ja gut, ich würde sagen, so langsam geht's dann auch los. Das war er dann, der erste Teil unserer kleinen Rollenspielrunde, die wir noch vor Neujahr 2014 aufgenommen haben. Teil 2 folgt, wenn er fertig ist, den muss ich nämlich noch schneiden wahrscheinlich. Ich möchte nochmal Danke sagen und zwar an die Jungs, die uns da besucht haben. Danke an Lennart, Maxi und Marvin, die uns da so tatkräftig unterstützt haben bei dieser Rollenspielrunde. Wie gesagt, wir hören noch einen zweiten Teil. Dort wird dann auch das Abenteuer fortgeführt um die 5 wackeren Recken, die sich dort in Aventurien verdingen wollen. Nochmal ein kleiner Hinweis. Die Musik in dieser Folge und wahrscheinlich auch in der nächsten kommt komplett von einem, ich glaube, französischen Künstler namens Butterfly T. Einfach mal ins Internet eingeben, butterflyt.com. Da findet man noch ganz viel andere schöne Musik von ihm. So, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, einfach eine Mail schreiben, nerdnerdnerd.podcast@gmail.com, bei Twitter @nerdnerdnerd_de und bei app.net heißt das @nerdnerdnerd. Wahlweise auch ein Kommentar bei nerdnerdnerd.blogsport.eu. Bis zum nächsten Mal.